Manchmal muss man auch einfach Danke sagen. Danke! Ihr Geschichtswissen haben Sie aus Videospielen, Ihre Umgangsformen von Reddit und Ihren Humor. Ach, reden wir nicht weiter drüber. Sie heißen Philipp, Dominik und Jürgen und Sie erzählen euch Dinge über die Vergangenheit, die ihr so garantiert noch nie gehört habt. Erklär doch mal, Jürgen. Willkommen bei Ach, dem Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Hallo, wir sind's. Hier sitzen wir wieder zusammen. Der Dominik. Der Jürgen. Und der Philipp. Mensch, so ganz ohne Intro-Gag heute, das ist ja Wahnsinn. Sieht ja, Wahnsinn. Uns gar nicht ähnlich. Ja, erstmal ein schönes neues Jahr für alle diejenigen zu Hause, die uns zeitnah nach Release-Datum hören. Hey, willkommen in 2019. Ach nee, das ist noch nicht ganz. Und aber für alle, die uns nachhören, willkommen in 2020, willkommen in 2021, willkommen in 2022, willkommen in 2023. Weiter zurück wird uns keiner hören, hoffe ich. Glaubst du wirklich, dass es so lange leben wird, dieses ganze Ding? Naja. Und das Internet und das alles? Ja, das ist natürlich eine Frage, ne? Aber es gibt ja viele Podcasts, die tatsächlich auch abgedreht sind, nenne ich es jetzt mal, aber archiviert sind und die man immer noch gut nachhören kann. Die man sich auch gut auf Kassette überspielen kann zum Beispiel. Wir haben ja kein tagesaktuelles Geschehen. Insofern glaube ich, dass es schon möglich ist, dass sich das Menschen noch in 10 Jahren anhören. Also was ich immer so als Beispiel habe, sind die Chaos Radio Express Folgen. Oh ja, oh ja. Also ich weiß ja nicht, inwiefern da manches schon überarbeitet ist quasi, was den Wissensstand angeht, aber das ist was, die Folgen über Brot oder über Bier oder so. Ich wollte gerade sagen, die über Brot doch, ist super. Die kannst du doch noch 100 Jahre hören. Ja, aber es ist halt auch technisch noch erreichbar, hauptsächlich, weil das Projekt noch lebt. So, stell mir vor, meinst du, uns gibt es in 10 Jahren noch? Dann ist aber auch wieder die Frage, ob nicht so die Damen und Herren und alle dazwischen von archive.org und Co. mal vorbeigegangen sind und die Sachen archiviert haben. Weil da gibt es ja tatsächlich Bewegungen, auch Podcasts langfristig zu archivieren, weil man halt sagt, eben wenn so ein Projekt irgendwann offline geht, wäre schade drum. Ja, aber die nehmen doch dann sicherlich die richtigen Podcasts und nicht uns. Naja, ist halt die Frage, ob du nicht irgendwann sagst, kommen einfach alle her. So groß sind Podcasts jetzt auch nicht. Gerade im Vergleich zu Video ist es ja pff. Aber das wäre mal die Situation, sich zu schwören, dass man alles offline archiviert. Weil wir haben ja im Moment auch nichts offline, oder? Wir müssten alles aktiv runterladen, quasi von was unserem Hosting. Na, die Folgen. Naja, doch, wir haben das ganze Rohmaterial. Halt. Nee, das Rohmaterial habe ich an 3 Stellen gebackupt. Nee, das Rohmaterial. Und die fertig geschnittene Folgen haben wir selber? Ja, ja, die auch. Ach, auch. Okay. Also sozusagen das Rohmaterial und die daraus erstellten Schnitte liegen bei mir zu Hause auf dem Rechner, dann auf so einem kleinen Server, den ich rumliegen habe. Und von dem mache ich nochmal Backup und trage das in ein nicht näher spezifiziertes weiteres Gebäude. Also wenn in 10 Jahren die Apokalypse am Start ist? Ist von mir alles futsch, aber ich habe noch die 8 Folgen. Und dann habe ich noch eine gespiegelte Netzwerkfestplatte im Keller stehen und das wird alles nochmal zu Strato gesynkt. Ja. Ich glaube, da sind wir halbwegs safe. Aber tatsächlich, die fertig produzierten, die dann bei Auphonic waren, als MP3 dann am Ende, die habe ich nirgends. Oh, das stimmt. Das stimmt. Das sollte ich mir mal so einen Cron-Job einrichten, der die immer runterzieht. Am besten ladet ihr euch die alle mal runter, das ist nämlich auch gut für unsere Statistik. Meinst nur gut mit euch? Ja, aber wollen wir auch irgendwas von diesen Statistiken hätten, außer Ego. Ja, das geht nur um Ego. Aber wir meinen es gut mit euch, aber auch, weil ihr es ja gut mit uns meint. Also ihr muss ich jetzt nochmal ganz klar mich bedanken, denn seit der letzten Folge, die ja jetzt auch schon ein bisschen her ist, hatten wir einige Kommentare im Blog. Wir haben von Doris eine mega großzügige Spende per PayPal bekommen. Vielen, vielen Dank dafür. Das war echt der Wahnsinn. Auch Benjamin und Christina waren sehr großzügig auf PayPal, nicht ganz so großzügig wie Doris, aber auch großzügig. Und der Hammer war auch ein Mann, der sich Luke Phillips auf Twitter nennt. Der hat uns nämlich ein Schweizer Fondue Set mitsamt Käse und Schokolade geschenkt. Absurd, absurd. Ey, also an alle, die wir jetzt genannt haben und jetzt noch nennen werden oder vielleicht einfach vergessen, übersehen, wie auch immer haben. Vielen, vielen lieben Dank. Das bedeutet uns echt viel. Nicht nur, weil es irgendwie, ey, geil, Käsefondue und Co. ist, sondern ich finde, da kriegt man plötzlich wieder sowas wie ein Publikum. Ich erzähle ja immer wieder, dass mir hier so ein bisschen das Publikum fehlt als Feedback-Loop. Und plötzlich kriegst du aber ein halbes Jahr später, nachdem du was rausgeblasen hast in die Welt, Fondue geschickt und du denkst dir so, wow, was ist denn jetzt los? Ja, und halt, ey, geil, Käsefondue. Das ist ja vor allem auf der Bühne noch nicht passiert. Das ist tatsächlich richtig. Ich habe jemand wirft so Käsefondue auf die Bühne. Unterwäsche, Rosen, Käsefondue. Pff. Sehr gut. Also vielen, vielen Dank dafür. Das hat uns mega gefreut. Und Philipp, du hast heute auch noch ein paar Geschenke ausgepackt. Genau. Und zwar habe ich jetzt nachgereicht, ein paar Rumkugeln und diese wunderbare, alles muss man dazu sagen, in der Tüte namens Tüti verpackt. Und ich gebe hier gerade Dominik mal die überreichte Postkarte, die das Ganze kommentiert. Hallo lieber Philipp, Jürgen und Dominik. Nun habe ich es endlich geschafft und euch eine kleine Nachricht auf Kassette aufgenommen. Hurra! Juhu! Wir haben die versprochene Kassette. Allerdings darf ich direkt anmerken, dass mein 70er-Jahre-Kassettenrekorder alles andere als rund und gleichmäßig läuft. Daher möchte ich euch vorwarnen, die Qualität der Aufnahme ist wirklich grauenhaft. Nun genug mit dem Geschwätz, alles weitere hört ihr dann hoffentlich auf der Kassette. Viele Grüße und frohe Weihnachten, Stefan. Das Schöne ist, Stefan hat uns noch ein paar Rumkugeln mitgegeben. Die der Dominik schon fast alle selbst gegessen gemacht. Hat. Ja, fantastisch. Und wir haben jetzt hier diese formschöne Kassette. Und dafür haben wir jetzt extra ein Mikrofon nämlich aufgebaut, damit wir da möglichst akustisch brillant das aufpacken können. Dafür haben wir quasi extra ein neues Aufnahmegerät angeschafft, also, dass wir die auch wirklich, soll jetzt alle ruhig sein? Das Klappern der Kassette, hört man das gut? Für all die Jüngeren unter uns. Das ist sogar das Booklet ist sogar individuell gestaltet. Auf Twitter zu finden unter @t_Stefan steht drauf für das Ach von Stefan. Love, Peace und Harmonie und überhaupt alles. Das ist, glaube ich, ein Aufkleber. So. Und der Love, Peace und Harmony, das ist genauso das, was ich unter unsere drei, unsere Stetig. Und man muss jetzt mal kurz, dazu sagen, dass wir noch nicht reingehört haben. Also wir haben hier einen 80er Jahre Walkman, den wir jetzt bestücken werden und dann zum ersten Mal diese Kassette hören werden. Ich hoffe, die Batterie hält gerade und es eiert am besten genau so, dass es wieder das Eiern vom Aufnahmegerät wieder wettmacht. Ich schließe nun den Walkman. Ich bin so gespannt. Da steht halt Megabass drauf. Ich bin so gespannt. Ich drücke jetzt auf Play. Psst. Geht gleich los. Ach, Jungs. Ich stehe. Meine Audiopostkarte kommt zwar nicht von so spektakulär weit weg her, wie aus Wiege, sondern nur aus Erlangen. Dafür habe ich aber extra meinen uralten Kassettenrekorder rausgesucht, mit dem ich schon als Kind mein eigenes Gequatsche aufgenommen habe. Der leiert zwar ziemlich, das heißt wahrscheinlich klinge ich eher lustig. Stimmt. Vielleicht hat das aber den gewissen Retro-Charme. Ich wollte euch eigentlich nur sagen, dass ich euren Podcast total super und unterhaltsam und lehrreich finde. Und ich mache schon immer Werbung für euch. Und zumindest meinem Freund habe ich auch schon erfolgreich zum Fan gemacht. Also danke für den tollen Podcast und macht weiter so und ich wünsche euch frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Sehr gut. Fantastisch. Das hat mich ein bisschen an Findet Nemo erinnert, wo sie Dory walisch beibringen. Ja. Und ich glaube, jetzt solltest du ihn ausmachen, weil danach kommt Weihnachtsmusik. Nicht, weil wir keine Weihnachtsmusik hören sollten, sondern wegen Copyright und so und dann. Das wäre doch vielleicht auch schön. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Herzerwärmend. Da bist du mir jetzt, wo wir die Ach-Kassette hinschicken. Ich wollte gerade fragen, was haben wir denn versprochen für die Zitat? Ich habe die Kassette daheim und ich brauche die Adresse, liebe Stefan. Kriegst du. Kriegen wir doch alle hin. Ach so, ihr schaut mich so fragend an. Habe ich noch weitere Notizen? Besser kann es nicht werden. Apropos, besser kann es nicht werden. Mit Jürgen zusammen war ich auf dem 35C3, dem Chaos Communication Kongress in Leipzig dieses Jahr wieder. Und wir haben dort viele Hörerinnen und Hörer und alle dazwischen getroffen. Und wir haben auch noch eine Live-Folge aufgenommen, allerdings nicht von Ach, sondern von dem, ja, von meiner Podcast-Bastelei auf dampfnudel.net, eine Folge von Halbgar. Da haben wir nämlich ausprobiert, wie es so ist, wenn man über erste Computer redet. Jetzt aber nicht unbedingt darüber, wie so der erste Computer ist, so technisch mit Arbeitsspeicher und Bildschirm und Co., sondern welche Erlebnisse man damit hatte, ob man den geschrottet hat oder abgefackelt oder wohlig warme Erinnerungen daran. Und ja, das sind so 40 Minuten eigentlich sehr schöne Erinnerungen, voll Nostalgie, voll Frust und Freude rausgekommen. Hört mal rein auf dampfnudel.net. Sehr, sehr liebe Gäste. Und um da eine Brücke zu schlagen, auf dampfnudel.net haben mich auch ganz nette Leute bepodcastwichtelt. oder das heißt, die haben eine Folge für mich produziert und ich wiederum von Halbgar aus habe eine Folge für den Dragon Ball Podcast Kamehameha produziert. Liebe Grüße von hier aus. Und ja, jetzt ist ja im neuen Jahr und jetzt können wir auch mit Ach auflösen, wer die letzte Folge hiervon für uns produziert hat. Wissen wir das denn schon? Ja, eigentlich sollten wir es doch wissen. Ja, es waren die drei Fragezeichen. Also die echten drei Fragezeichen. Echt? Ja, nee. Mit Justus Jonas und? Nee, die heißen, glaube ich, Thorsten und die anderen beiden habe ich leider vergessen. Boah. Nee, das waren die drei Leute vom netten Drei-Fragezeichen-Podcast. Der heißt einfach so, oder? Da. Ich glaube ja. Nee, ich glaube, der hat noch einen Namen. Heißt der nicht Drei-Fragezeichen-Pod? Nee. Vielleicht heißt der Drei-Fragezeichen-Pod, aber es gibt, ich weiß jetzt schon von drei Drei-Fragezeichen-Podcasts, die gerade parallel laufen. Einer davon, der sehr empfehlenswerte Schrottkast Titus Jonas, der sich dem Ganzen aber eher etwas humoristisch nähert. Du kannst jetzt aber nicht, während wir uns gerade für unsere Pottwicht-Aufnahme bedanken, einen anderen Drei-Fragezeichen-Podcast placken. Also das geht nach dieser ganzen Eigenwerbung, Philipp, muss ich dich jetzt mal tadeln. Ja, das geht natürlich nicht. Aber soll ich dir sagen, ich habe dich schon mal geplackt, sowohl in schriftlicher als auch in mündlicher Form. Ich weiß. Schlimm, ne? Ja. Also die haben das auf jeden Fall total super gemacht. Ja. Wie immer die jetzt genau heißen, Dank. Aber das war auf jeden Fall spitzmäßig. Von, stimmt, der heißt Drei-Fragezeichen-Pod. Du hast völlig recht. Völlig recht. Und das Fantastische war, ich war im Auto und fahre zum Kongress und denkt mir beim Hören deren Folgen, denkt mir doch so, hä, das klingt voll wie Indiana Jones. Gab es einen Typ, der so war wie Indiana Jones, so als reale Vorlage? Und dann irgendwann so, nein, es ist Indiana Jones, wir besprechen den Film. Fand ich einen sehr netten Twist. Ja, leider habe ich die ganzen Meta-Informationen vorher schon gesehen gehabt. Ah. Bilder, die dabei lagen und so. Deswegen war mir dann schon fast klar, in welche Richtung es geht. Aber war auf jeden Fall trotzdem sehr, sehr nett gemacht. Vielen, vielen Dank dafür. Und es haben mich auf dem Kongress auch mehrere Zuhörerinnen und Zuhörer auf unseren Podcast angesprochen. Haben nicht nur gefragt, wo denn Jürgen ist, mit der Betonung auf dem mehrfach R. Und dass das sehr nett fränkisch sei. Und Nummer zwei, mich haben Leute danach gefragt, ob ich ihnen die Regeln erklären kann. Ich frage mich ja, wer dich mal anspricht, weil mich spricht nie jemand auf meinem Podcast an. Ich finde das ganz komisch. Du schaust da mega grummelig. Ja, auch. Philipp erzählt jede Folge quasi, wer alles auf diesem Podcast. Ja, ich. Leute, ich sollte mir mal ein T-Shirt kaufen, sprecht mich auf Podcast an. Ja. Ich wirke unnahbar, aber das täuscht. Ich glaube, so langsam glaube ich es wirklich. Ja, vielleicht müssen wir T-Shirts machen. Ich habe auch mal, irgendeiner hat mir auch mal gestanden, also das ist ein Bruder von einem guten Freund von mir und Jahre nach unserer Schulzeit, also wir sind früher zusammen im Bus zur Schule gefahren, also nicht in die gleiche Schule, aber zumindest im gleichen Bus und er hat mir Jahre später, hat er mir irgendwann gestanden, dass er früher in dieser Zeit im Bus immer Angst vor mir hatte. Und das gibt mir bis heute zu denken. Mir sagen mir Leute, ich guck grumpy rein. Aber was mich tatsächlich viel mehr verwundert ist, ihr wart ja zu zweit unterwegs. Haben die Leute dann immer gewartet, bis du auf dem Klo warst und dann haben sie den Philipp erst angesprochen? Wahrscheinlich, nee, ja. Nee, eher als ich allein unterwegs war, dass ich irgendwo mit Leuten geschnackt habe und dann. Ich sehe schon. Ja, aber Philipp ist ja auch einer, der viel mehr auf Leute zugeht. Ich habe tatsächlich einen auf dem Kongress angesprochen und ich hatte das Gefühl, der hat überhaupt keinen Bock drauf, dass ich ihn anspreche. Das war ich. Hallo Holgi. Ich habe mit Holgi Schnaps getrunken. Ja, schön. Entschuldigung, Likör. Und er hat sich sehr darüber gefreut, wie ich das Wort Schweinebraten ausspreche. Wie kann man das Wort Schweinebraten noch aussprechen? Ja, ich weiß nicht, aber der hat gesagt, oh, ein Franke, Schweinebraten mit R. Okay. Was haben wir denn gemacht beim Pottwichteln? Ich habe schon wieder vergessen. Was schaust du mich so an? Die dritte Macht. Die dritte Macht? Das war voll toll. Ja, dafür, dass es um Perry Rhoda anging, war das ganz schön gut eigentlich, ja. Oder wie ich unwissend erst gesagt habe, Perry Roden. Perry, ich finde es ja cool, dass ihr das überhaupt nicht hinterfragt habt, ne, dass ihr da, das einfach so angenommen habt. Ne, vielleicht wollte ich euch auch nur trollen. Das wäre aber sehr erfolgreich jetzt. Das wäre fantastisch. Ich habe auf Arbeit, haben wir einen Arbeitskollegen, der heißt Budin mit Nachnamen. Und ich habe komplett etabliert, dass nur noch jeder Budin sagt. Ich heiße eigentlich Philipp. Sehr gut. Nee, wir haben gepodcastet für einen Perry Rhodan Podcast und da wir alle drei kurioserweise überhaupt keine Ahnung von diesem Thema hatten, haben wir uns da sehr stark an, ich sag mal, an der Oberfläche bewegt, was trotzdem sehr viel Spaß gemacht hat. Oh ja. Und was, glaube ich, auch ganz gut ankam, so das Feedback war eigentlich halbwegs positiv. Und wir haben uns quasi am Ende der Folge auch selbst in dem Podcast nochmal eingeladen, so als Gäste und das scheint auch funktioniert zu haben. Also, und deswegen schalten wir jetzt live zu. Nee. Aber kann sein, dass wir demnächst mal nochmal zu Gast in einem Perigrodan-Podcast sein werden. Das wäre schön. Ja, vielleicht finde ich dann endlich mal Zugang zu diesem wahnsinnigen Universum. Und dann können wir als nächstes Zugang zu Doctor Who kriegen und zu... Den habe ich tatsächlich schon. Ah, Glückwunsch. Doctor Who bin ich auf aktuellen Stand. Keine Folge mehr offen. Moment, aber New Who ja, wahrscheinlich, oder? Seit 2005. Okay. Die alten Folgen, das ist nicht guckbar. Das, ne, oder? Also ich kenne auch Leute, die sind so richtig Fans und die haben auch total abgefeiert als, Achtung, jetzt wird das Halbwissen schon sehr dünn, es eine alte Folge gab, die wieder aufgetaucht ist, nachdem die einzigen Kopien, die offiziell auch bei der BBC und so weiter vorhanden waren, die sind irgendwo durch einen Brand oder irgendwie... Ja, es gibt ein paar Folgen, die gibt es nicht mehr. Genau, verloren gegangen sind. Und da sind in irgendeiner seltsamen Kopie irgendwo in einem afrikanischen Sendestudio oder so, ist irgendwo noch eine Kopie aufgetaucht. Und alle so, oh, der heilige Gral, lasst es uns duplizieren und in die Welt hinaustragen. Wir haben eine alte Folge wieder. Kennt ihr habt doch garantiert als Kinder auch so Momente gehabt, wo ihr euch irgendwas angeguckt habt, was für euch nicht gepasst hat und ihr euch vor Angst in die Hosen geschissen habt. Kennt ihr, habe ich so warten aufs Christkind. Das, okay. Ja, das fand ich total gruselig. Da haben nachts die Tiere gesprochen, hallo? Das war mega gruselig. Okay. Was ist das? Das ist so eine bayerische Kindersendung, die halt an Weihnachten läuft, am Nachmittag. Und da sind so Kinder auf einem Bauernhof und die gehen dann so nachts in den Stall und dann am Heiligabend sprechen die Tiere nachts. Oh. Mega gruselig. Ich habe mich so in die Hose gemacht. Die Gans wird bald geschlachtet. Die Gans wird bald geschlachtet. Aber tatsächlich war das bei mir, ich habe tagsüber damals eine der alten Doctor Who-Folgen geguckt, die kam auf RTL oder so, keine Ahnung. Und da war so, dass eine ältere Dame von, das waren so vampirähnliche Wesen, die so ganz lange Finger hatten oder Fingernägel. Und die sind dann zu zweit auf sie drauf und haben sie quasi getötet. Du hast nichts gesehen, aber du hast ja gesehen, wie sie halt Angst hatte und wie die zwei halt mit diesen langen Fingernägeln auf sie drauf sind. Und dann habe ich halt ausgemacht und ich war schockgefroren. Ja, ja. Und dann weiß ich noch, dass ich bei uns auf dem Fußballplatz bin, irgendwie, wo da ein Fußballspiel war und ich war komplett dieses Gefühl, diese Angst noch mitgeschwungen, das weiß ich jetzt noch, wie ich da klein war. Und das ist echt bemerkenswert, weil ich meine, das ist sicherlich jetzt, heutzutage bist du abgestumpft total, aber bisweilen ist interessant, was halt damals schon tagsüber im Fernsehen kommt, wenn du halt irgendwie das auf dem falschen Fuß erwischt, was halt für ein Kind echt ganz schön gruselig ist, ja. Ich sehe es hier bei meinem Neffen, der ist jetzt 4 und er findet halt manche Sachen auch mit Theater und Filmen noch ganz schön gruselig. Gerade wenn es halt, wenn man sagen würde eigentlich, oh, jetzt wird spannend, ne, da ist der eher jetzt nicht so der Hallodri, sondern guckt auch da manchmal zweimal. Finde ich aber eigentlich alles ganz sympathisch. Und was du aber erzählt hast, hat mich jetzt wieder drum dran erinnert, dass ich als Kind mal ein Computerspiel gespielt habe, beziehungsweise mein Bruder hat es gespielt. Und da kam irgend so ein kleines Mädchen vor und das konntest du anklicken. Und das nächste Bild war dann, dass dann dieses kleine Mädchen so ein Messer in der Hand hatte, das dann blutig war und dann so da stand, ja, du bist jetzt tot. Und das war irgend so ein Vampirmädchen oder sowas. Und ich habe irgendwann, hat jemand so Bilder von so alten DOS-Spielen gepostet, weil ich mag ja so Retro-Kram. Und habe ich halt dieses Spiel wiedererkannt und ich so, das ist dieses alte Spiel, so durchgeklickt, tatsächlich diese Grafik gefunden und ich habe mich totgelacht. Der schaut halt aus, als hätte jemand mit MS Paint das mal eben gemalt. Also so, nicht bloß irgendwie die Bildqualität von damals war aufgrund der geringen Auflösung nicht so toll. Das war halt auch grafisch nicht besonders gut gestaltet und wirklich gruselig. Das schaut es halt auch aus heutiger Sicht null aus. Aber damals hat es halt bei mir irgendwie da was getriggert. Was halt echt total geil ist, ich weiß nicht, wie das für dich ist, so als Purist, und du machst es wahrscheinlich selber mit DOSBox und so, aber ich habe neulich, Theme Hospital besorgt im GOG Winter Sale und das ist halt echt Hammer, weil das läuft halt einfach. Das ist super. Kannst DM-free runterladen und weitergeben und sonst wie. Und das da gibt es halt ja so einen Nachfolger, den ich mir gekauft habe. Der ist echt nicht schlecht. Hast du ihn gekauft? Ja. Und? Gut. Also hat, finde ich, die gleichen Schwierigkeiten wie das alte, ist halt sehr repetitiv ist, aber ja, doch, irgendwie für kleines Geld kann man das gut spielen. Kann man schon mal die Nacht durchmachen. Ja. Was also, ist dein Rekord? Bei was? Wie weit kommst du da? Bei Theme Hospital? Ja, bei dem Nachfolger. Oh, das weiß ich gar nicht. Ich habe irgendwann ziemlich aufgehört aufgrund von Zeitmangel. Ich verstehe. Ich war aber immer eher der, also ich fand Theme Park fast cooler. Mhm. Aber ich glaube, Jürgen, wenn der gerade so grinst, oder in was, sich hineingrinst, nee, gar nicht. Möchte langsam weitermachen. Nee, gar nicht. Gar nicht. Ich habe ja noch ganz viele Sachen, die ich noch ansprechen wollte. Ja, dafür haben wir ja Kapitelmarken. Sehr gut. Stimmt. Aber gerade noch zu dem Thema Angst und so. Ich habe jetzt mit meiner Tochter angefangen, Minecraft zu spielen. Im lokalen Koop. Mit Monstern oder ohne? Mit, weil man muss ja auch dieser Tag-Nacht-Rhythmus, finde ich schon, das macht schon ganz viel Spannung aus an dem Spiel. Aber kommen die Skelette und so. Aber selbst mich gruselt das so, wenn du dich in die Erde runtergräbst und dann siehst du vor dir nur so ein, tut sich ein Loch auf und weil es du ist dunkel. Siehst, und hörst, ne? Also ist jetzt nicht so, dass mich das terrified. Total verstört, aber das ist so, dass ich dann schon mal im Moment so, Fackel. Aber das funktioniert so viel besser, wenn du es nicht siehst oder es abstrahiert ist. Ja, sag immer wieder. Und es ist aber halt total, das ist total schön gerade, weil sie ist halt dann oben und baut Getreide ab. Hey. Und baut irgendwie oben ist alles gut. Irgendwie Fenster und Papa ist im Keller. Genau, und wenn es dunkel wird, legt sie sich ins Bett und so. Und genau, ich buddel mich halt tief zum Erdmittelpunkt. Macht mega Spaß. Vor allem so Kind oben an der Sonne, Papa muss in die Minen. Ja, weil du sagst, es ist gruseliger, wenn man es nicht sieht, muss ich kurz was pluggen. Und zwar, das ist jetzt nicht der mega Geheimtipp, aber ich habe A Quiet Place geguckt, den Film. Mhm. Den müsst ihr unbedingt anschauen. Ist das ein aktueller Film? Das ist ein aktueller Film, der ist 2018 rausgekommen. Der ist, wenn du auf die Filme des Jahres, ist der ganz vorne mit dabei. Also wie gesagt, das ist keinerlei Geheimtipp. Das ist der aus der amerikanischen The Office. Der schusselige Liebenswerte ist, der dann der spielt aus The Office eigentlich mit und der hat jetzt aber einen Horrorfilm gemacht, im Prinzip, aber er selber sagt, es ist kein Horrorfilm, sondern es ist ein Familiendrama und die Prämisse ist quasi, dass die Welt ist, also es sind Außerirdische, es wird niemals gesagt, aber das kannst du halt so rauslesen, wenn du ein bisschen in die Lore einliest, dass Wesen auf die Welt gekommen sind, die quasi extrem auf Geräusche reagieren. Und dass, wenn du ein Geräusch machst, bist du tot. Also egal wie laut, also wenn du laut bist, bist du einfach weg, weil die kommen dann innerhalb, die haben halt super Speed, sind so Spinnenwesen oder was und die hauen dich halt in einem Move weg. So, okay. Bist halt sofort tot. Und dann. Den Film guckst du mit deinen Kindern an, so und jetzt gehen wir alle ins Bett. Jetzt gucken wir mal, wer noch laut ist. Keine Ahnung, aber das ist, der ist echt unglaublich gut gemacht, weil halt dieses Sounddesign halt auch echt krass ist. Weil die ersten 20 Minuten sind komplett still zum Beispiel. Bis halt zum ersten Mal ein Sound kommt, der dann auch in einer dramatischen Situation ist, wie du dir vielleicht denken kannst. Und die haben auch, der wird auch komplett lautlos funktionieren, der Film. Also du musst auch irgendwie, keine Ahnung, es gibt ganz viele Leute, die gedacht haben, der ist halt mute oder was. Und haben dann den Ton irgendwie ganz ausgelassen und es funktioniert trotzdem. Ja. Und der ist super, super gut, der Film. Also dicke Empfehlung. Dann. Ja, so ungefähr. Ein Stummfilm. Ich habe ja gestern Bandersnatch geguckt, habt ihr den schon gesehen? Oh ja. Wie ist deine Meinung? Ich fand's ziemlich komisch, ehrlich gesagt. Ich habe da irgendwie 2 Stunden dran rumgeklickt und dann hast du ganz häufig, wenn du irgendwie so Stories, also wenn du so Walking Dead oder sowas von Telltale, dann ist halt die Entscheidung halt deine Entscheidung. Und ich hatte halt das Gefühl bei Bandersnatch, dass sie dich ganz häufig halt wieder zu einem Punkt wieder zurückgebracht haben. Aber so. das ist ja genau der Gag, das ist ja Teil der Geschichte. So, das fand ich geil. Das ist halt auf in so einem spannenden Maße Meta. Sekunde, für mich als Unwissenden, erklär's mir, um was geht's? Also Bandersnatch ist ist die Fortsetzung von Black Mirror, dieser Netflix-Serie, die so Techno-Dystopien irgendwie. Ach, das ist das Spiel dazu? Jein. Oder? Ja, das ist ein interaktiver Film. Also das ist jetzt so ein neues Format auf Netflix. Das ist auch der erste Film, den ich da gesehen habe, der dieses Format kann. Du brauchst auch die neueste Version der Netflix-App dafür und keine Ahnung. Okay. Und du kannst an bestimmten Stellen kannst du den Film beeinflussen. Also du kriegst dann die Wahl, höre ich jetzt die Band oder die Band in meinem Kassettenrekorder oder kaufe ich mir jetzt die Platte oder die Platte oder soll jetzt er vom Balkon springen oder ich? So, ja. Also in unterschiedlichen Abstufungen von dramatisch kriegst du Auswahlmöglichkeiten. Also tatsächlich ein bisschen wie Telltale-Spiele. Der Gag ist, und warum ich es auf einer Seite total brillant finde, ist, der Kern der Geschichte quasi. Das geht um ein Adventure-Spiel, das einer programmiert, wo du auch immer nur so diese Wahlmöglichkeiten hast. Und dieses Ganze, wir werden eigentlich von außen gesteuert und wird uns eine Wahl suggeriert, wir haben aber keine Wahl, weil die jemand anders für uns trifft. Das wird halt auf so einer Meta-Ebene diskutiert. Hallo, ja. Bioshock. Ja, ja, aber das ist halt, einerseits wird es im Film diskutiert, andererseits sitzt du aber da und steuerst es und der Charakter richtet sich auch im Film dann direkt an dich und sagt, hallo, wer bist du und so und was machst du hier und keine Ahnung. Und bricht dann so an der Stelle auch mit der vierten Wand. Und das finde ich total spannend. Und von daher finde ich es auch nicht schlimm, dass du an manchen Stellen diesen Effekt hast, okay, ich habe mich jetzt hier falsch entschieden und dann wird einfach zurückgespult und ich mache es dann quasi nochmal und entscheide mich dann anders so ungefähr. Ja, das hast du an 2-3 Stellen, dass es sich ein bisschen komisch anfühlt. Mhm. Wobei aber ich das ja fast cooler finde als bei manchen Telltale-Games, wo du dann das Gefühl hast oder tatsächlich auch weißt, außer dass einer irgendwie jetzt ein bisschen grummeliger guckt, ist halt nichts anders, wenn genau, du dich für A oder B entschieden hast. Nee, und oft heißt es dann so, du triffst eine falsche Entscheidung, wo du überhaupt keine Chance hattest zu erkennen, was jetzt richtig und was falsch ist. Ja. Und das hast du dann nicht, weil es dann immer wieder kurz zurückspult, eine kurze Zusammenfassung gibt, was ist jetzt passiert bis dahin und dann kannst du dich irgendwie anders entscheiden. Das finde ich alles okay. Was mich aber echt gestört hat, ist das Ende. Dass es dann auf einmal so Spoiler? Abrupt Ende. Ich habe vor allem nicht geschnallt, was ein Ende sein soll. Also dadurch, dass ich so viel. Nein, es gibt ein Ende mit Abspann halt. Und die anderen haben keinen. Wo das Modemgeräusch dann kommt am Schluss? Nein. Wo er im Bus hockt? Nee. Okay, da müssen wir uns nachher drüber unterhalten, weil das wollen wir auch spoilern. Also ich finde, das wirkt so wie bis zu 90% richtig geil abgeliefert, richtig feingeschliffen, richtig hochpoliert, gut durchdacht, gutes Konzept, richtig geil gemacht. Und die letzten 10% fehlen mir irgendwie. So. Also das Ende fand ich massiv unbefriedigend, aber ich weiß jetzt auch nicht. Ich habe einen Abspann gesehen, da müssen wir uns mal nachher unterhalten, aber selbst das fand ich nicht. Weil ich habe danach nochmal gegoogelt, was es alles für Enden gibt. Ja. Und da waren so diese ganzen Entscheidungen, die du unterwegs halt treffen kannst, auch als Ende so aufgeführt. Und die habe ich eigentlich fast alle gesehen. Und von daher habe ich eigentlich nur dieses eine Ende wirklich als Ende identifiziert. Wie lange ist man ungefähr dabei? Also ich glaube, über 2 Stunden war das schon. Also es steht eine Stunde 90 offiziell, aber dadurch, dass du ja immer wieder nicht, also eine Stunde 90? Ja, eine. Es sind dann 2,5 Stunden. Eine Stunde 30, genau. 90 Minuten. Du weißt ja nicht, wann vorbei ist. Du willst ja wieder was Neues machen und so. Und das ist halt so create your own experience. Also und dann dauert seine bringt. Das erste Ende, wo du dann zurückspulst, das ist so nach, keine Ahnung, 30 Minuten oder so. Würde ich jetzt mal schätzen. Ich meine, solche Versuche gab es ja nicht erst in den 90ern auf Viva und Co. und MTV, wo es so Kurzfilme gab, wo man dann anrufen konnte und auch abstimmen. In DVD-Zeitalter gab es das auch. Genau. Dann gab es später noch auf DVD. Aber sowas gab es wohl auch schon. Und das finde ich total witzig. Es gibt sowohl Theaterstücke, die sowas machen, als auch Filme der Schwarz-Weiß-Zeit, wo man dann auch gern so Horrorfilme gezeigt hat mit unterschiedlichen Enden, damit sich die Leute, die nachher rausgehen, drüber streiten, wie der Film ausgegangen ist, wenn sie sich mit ihren Arbeitskollegen treffen. Okay. Das finde ich eine mega witzige Idee, dass auch damals das Null angekündigt war, dass das Film mit verschiedenen Enden läuft. Okay. Ich finde es halt gerade an der Stelle, und das kannst du auch nur einmal machen so, ja. Ich finde es nicht spannend, dass die diese Mechanik nutzen, weil das langweilt mich im Grunde tierisch, ja. Wenn ich eine Scheinwahlmöglichkeit habe, entweder hat es keine Auswirkung. Ich wollte jetzt sagen, du bist ja als Videospieler ganz anders gewohnt. Oder ich habe keine Chance zu erkennen, was jetzt richtig und was falsch ist. So. Von daher nervt mich das in der Regel. Aber da die das auf einer Metaebene diskutieren, dieses ganze Thema, daher fand ich es richtig gut gemacht. Aber das Ende hat mich überhaupt nicht befriedigt. Hast du die Telltale-Spiele, die The Walking Dead Spiele gespielt? Ja, nicht alle, aber also ich habe die erste Season noch, gespielt. Ja, ich auch, glaube ich. Am Anfang war ich da noch ziemlich dabei, aber später dann nicht mehr. Also man hat schon das Gefühl, wenn man die jetzt so die Season 1, wenn man die so am Stück einfach so durchsuchtet am Wochenende, dann ist es echt zu viel. Aber so für nebenher fand ich die eigentlich sehr unterhaltsam. Und dadurch, dass mir die Charaktere und halt insbesondere das Mädchen, auf das man aufpasst, halt einem sehr schnell ans Herz wächst, will man da halt sehr gute Entscheidungen treffen, aber halt alles sind die falschen. Das na gut, was halt anders irgendwie nicht funktioniert, ja. Also genau. Was die halt machen, die nehmen das Spiel aus dem Spiel und, machen das halt nur so auf Charakterebene. Ja, ja die klar. Schaffen es wirklich, dir eine Beziehung zu den Charakteren zu ermöglichen und dann dich zwischen Übel oder anderem Übel zu entscheiden. Genau. Und das ist das, was dich halt packt. Aber als Spiel, das ist das, warum ich auch irgendwann aufgehört habe, als Spiel funktioniert das überhaupt nicht. Nee, überhaupt nicht. Ich wollte gerade sagen, da ist es wirklich, wie du sagst, eigentlich fast wie so ein DVD-Menü. So geil, jetzt sind wir irgendwie, wie sind wir da jetzt gelandet? Ja. In unserem, wir sollten mal einen Film-Podcast hier. Irgendwie. Oh ja. Das wär's mal. Aber das ist, glaube ich, nichts für Dominik. Dominik, was für dich ist? Das, ich weiß nicht, warum ich mir das aufgeschrieben habe, aber ich fand das sehr, sehr lustig. Ich habe einen neuen Lieblings-Twitter-Account. Der heißt @witzigweil. Ja, der ist super. Und der nimmt witzige Tweets und erklärt sie und sagt, das ist witzig, weil. Das ist so gut. Das finde ich fantastisch. Ja. Keine Ahnung, wer da dahinter steckt. Großes Lob, finde ich super. Ja, okay. Genau mein Humor. Das geht ja auch, also auch das Logo davon geht ja auf so ein, auf so eine Figur aus Family Guy zurück. Kann das sein. Das ist so ein Typ, der kann nur so gebrochen Englisch. Und er kommt immer ins Bild gerannt, wenn ein Witz stattgefunden hat. Da kommt sowas, aha, it's funny because. Und erklärt nochmal, warum es lustig war. Sehr gut. Und das ist auch diese Figur, die man da als Logo sieht. Sehr gut. Ich habe auch noch einen anderen ist nicht mein Lieblingspodcast, aber ich habe einen neuen sehr schönen Podcast entdeckt. Ich weiß nicht, habe ich hier schon mal My Dad Wrote a Porno empfohlen? Ja, ne? Selbstverständlich. Es gibt jetzt quasi eine deutsche Version davon. Nein. Also nicht, dass sie das nehmen und übersetzen, sondern es gibt wohl einen, der er hat eine, ich glaube, er nennt es eine Parodie auf einen Ärzte-Roman. Also so ein, es ist so ein Groschen-Roman-Taschenbuch-Bahnhofsding. Oh. Hat er wohl mal irgendwie geschrieben und dann den liest er seinem Kumpel Kapitel für Kapitel vor. Oh, schön. Herrlich. Wie heißt er? Dr. Ludwig und der Eingriff am offenen Herzen. Doch, die ist mir schon über den Weg gelaufen. Läuft etwa seit einem halben Jahr, glaube ich. Hat irgendwie 6, 7 Folgen aktuell. Läuft noch das Projekt. Unbedingt mal reinhören, finde ich mega witzig. Sehr gut. Dominik, du kicherst. Ich bin gerade auf dem Witzigfall. Der ist jetzt ein paar Tage beschäftigt. Ja. Ja. Soll ich dir noch erklären, warum Witzigfall witzig ist? Jetzt kommt ein Meta-Account. Ja, weil Witze besser werden, wenn man sie erklärt. Ah. Geil, ne? So. Können wir jetzt langsam mal... Um das noch zu Ende zu bringen, das erinnert mich an die... Kennst du die Awesome-Listen? Die Awesome-Listen? Ja, also es gibt so Awesome-Listen gern im technischen Umfeld, sagen wir, für eine Programmiersprache. Sagen wir Awesome Python. Das ist eine Liste mit lauter Sachen. Er liest den Account und liest und liest. Seid Schwachsinn. Das ist witzig, weil die Bauweise der Häuser so aussieht, als ob sie sich umarmen würden, was atypisch für Häuser ist. Atypisch für Häuser, so schön. Das ist ja absolut groß. Das ist gut, ne? Danke. Freut mich, dass ich hier sein konnte. Hast du dein Handy eigentlich nicht im Flugmodus? Wie eigentlich alle? Moment. Vernünftige Menschen. und kramt selber das Telefon noch erst raus. Nee, es gibt so Awesome-Listen, das sind so, oh, coole Sachen zu dem Thema verlinkt. Also sowas wie bei Python, so, oh, Bibliotheken für Grafik, Bibliotheken für dies, Editoren, bla bla bla, so Listen. Okay. Und dann gibt's Listen, die sammeln Awesome-Listen. Okay, also so, das ist dann eine Liste mit, eine Awesome-Liste zum Thema Python, eine Awesome-Liste zum Thema Podcast, eine Awesome-Liste zum Thema Windows, eine Awesome-Liste zum Thema, okay. Und weil es davon jetzt auch schon mehrere gibt, gibt es jetzt Awesome-Awesome-Awesome-Listen. Die sammeln nämlich Awesome-Awesome-Listen, die wiederum Awesome-Listen sammeln. Okay. Und das hat mich jetzt daran erinnert. So, wie kommen wir aus diesem Kaninchenbau jetzt wieder zurück? Zum Awesome-Awesome-Awesome-Podcast-Thema. Marek hat uns neulich mal geschrieben. Und hallo Marek. Marek hat mal letzte Folge schon mal kurz drüber geredet. Das ist der in dem französischen Chateau wohnt. Ah. Bei dem wir mal im Bedienstetenzimmer schlafen dürfen, wenn wir mal zufällig irgendwie in Frankreich sind. Ja, sicher. Wir kommen vorbei. Und der hat sich mehr Mittelalter gewünscht. Das hat mir ein bisschen zum Grübeln gegeben. Und wir haben dann auch ein bisschen diskutiert. Das Mittelalter ist halt immer schwierig, ne? Weil da ist mit der Quellenlage immer so ein bisschen dünn. Jetzt und deswegen machen wir heute einen Podcast über mittelalten Gouda. Meinst du, da ist die Quellenlage besser? Ja, da können wir zumindest eine Kooperation mit dem Käsekeller machen. Das ist witzig, dass du das sagst, weil ich tatsächlich... jetzt haben sie mich mitten in letzter, letzter Einwand. Leck mich doch am Ärmel. Ich habe Bröckelalten Gouda nämlich gekauft. Sehr empfehlenswert mit Portwein. Das ist sehr lustig, weil ich keinen Wein trinke. Das ist lustig, weil jeder weiß, dass Philipp keinen Wein trinkt. Das ist lustig, weil dafür habe ich jetzt unterbrochen. Also Jürgen, bitte. Ja, das ist, wir gehen jetzt ins Mittelalter, so. Na geil, das war super. Jetzt funktioniert, wow. Die Überleitung funktioniert eh nicht mehr jetzt. Martin Daguerre wird irgendwann im Jahr 1524 in, das kann jetzt auch nur dumm ausgehen für mich, Hendaye geboren. Das ist Schottland. Nee, ja, ich hab's jetzt, nee, das ist eigentlich Frankreich. Hendaye. Du musst arroganter aussprechen. Wow. Was das denn? Das ist die richtige Einstellung. Das erinnert mich jetzt an diese Simpsons-Witz mit dem, wo die Schulklasse lacht und der Französischlehrer vorne so, en français, s'il vous plaît. Und alle Kinder so, mäßig lachen müssen. Also in Andeye geboren, einem französischen Städtchen nahe der spanischen Grenze. 2015 hat es 16.000 Einwohner. Ich weiß jetzt nicht, was das über 1524 aussagt. Könnt ihr euch selber überlegen. Ganz viel? Gar nichts wahrscheinlich, weil könnte es sein, dass das so industriemäßig kurz hochgezogen ist oder schon ewig so rumdümpelt. Ich würde in dem Fall Philipp recht geben. Dominik, tut mir leid. Als Martin 3 Jahre alt ist, siedelt seine Familie, das sind Mama, Papa, Martin und der Onkel Pierre, nach Artigat um, etwa 300 Kilometer östlich von Martins Geburtsstadt. 300 Kilometer im Mittelalter, eine ordentliche Strecke. Deswegen unterwegs. Ungefähr 20 Tagesmärsche. Warum? So genau weiß man das nicht. So, kann sein, dass die Gegend an der Grenze zu Spanien damals schon, also es ist tatsächlich so, dass die Gegend an der Grenze zu Spanien damals schon immer von Konflikten durchzogen war und dass sie deswegen vielleicht ausgewandert sind, mehr oder weniger. Kann auch sein, dass es eine Art innerfamiliäre Auseinandersetzung gab, kann man auch nicht ausschließen. Vielleicht fliehen sie auch vor irgendwas. Das könnte erklären, warum sie unterwegs auch ihren Namen geändert haben. Da sie ihn aber von Daguerre in Guerre geändert haben, weiß ich nicht. Erklärt nichts, diese Einfallslosigkeit. Aber da, oder, warte mal, wie wird es geschrieben? Kannst du es mal buchstabieren? D-A-G-U-E-R-R-E. Guerre heißt ja eh auch Krieg, so. Genau, aber vielleicht kommt es von, vielleicht ist es sowas wie von Krieg und dann also, wurde halt Krieg draus, weil man dieses von sozusagen ein bisschen weggeschnitten hat und weil man halt früher das nicht einzeln geführt hat, vielleicht als ein Wort. Aber hier bräuchte man jemand mit ordentlich Sachverständnis zum Beispiel. Von dem. Also ich würde auch sagen, da könnt ihr mich jetzt gerne auch an den Lügner schimpfen, weil ich weiß, das ist jetzt eine Vermutung, weil mein Französisch schon zu lange her. Ich glaube, da gibt es in der Form im Französischen gar nicht, das wäre, wenn dann de. Genau. Aber ich hätte halt mir vorgestellt, es gibt ja auch bei uns das von und das fun, weil das halt ein bisschen hin und her geschwappert ist mit anderen Ländern und so Krams. Ja, wie gesagt, das ist Grenzgebiet zu Spanien. Vielleicht ist es auch irgendwie was Spanisches. Keine Ahnung. Jedenfalls heißen sie jetzt Guerre. Nach dem Umzug purzeln nochmal 4 Schwestern aus Martins Mama. Ansonsten bringen es die eh schon halbwegs wohlhabenden Ziegelbrenner auch in ihrer neuen Heimat zu einem ansehnlichen Vermögen. Das finde ich mal fantastisch, dass wir nicht ein, ja, der Papa ist Bauer oder ja, Handwerksmeister oder Förster, nein, Ziegelbrenner, so was schön Spezielles, wo man sich auch, finde ich, doch einiges vorstellen kann. Da braucht man da nicht Equipment? Wenn die da 300 Kilometer umgezogen sind? Zum Beispiel eine Ziegelbrennerei, meinst du? Ja. Ich kann mir aber tatsächlich vorstellen, dass wenn du so Lehm oder sowas, so einen lehmhaltigen Boden hast, dass du so deinen Brennofen und sowas tatsächlich alles so ein bisschen aus Lehm wieder bauen kannst. Genau, so du yourself so von null auf so bootstrappen kannst. Das ist wie so eine Programmiersprache, die in sich selber programmiert ist. Genau, und am Anfang hast du irgend so, machst ein bisschen Assembler und dann, Ja, also ich glaube auch, dass man eine Ziegelbrennerei zwar nicht direkt umzieht, aber dass man die recht leicht irgendwo anders wieder aufbauen kann, wenn man das Wissen um das Handwerk hat. Ja. Also sie bringen es auch in ihrer neuen Heimat zu einem kleinen Vermögen, jetzt nicht direkt Reichtum, aber sie sind ja eigentlich in einem niedrigen Stand unterwegs und da kann man schon sagen, dass die relativ gut situiert sind. Ziegeln gehen immer. Ziegeln gehen allerweil, wie man in Bayern sagt's. Nirgendwo auf der Welt sagt's. Völliger Quatsch. Olle Weiß, natürlich in Frankreich, immer und nur. Artiga ist jetzt nicht so groß, aber es liegt relativ nahe an ein paar Handelsrouten. Und so gibt es da ein ganz reges, geschäftiges Treiben in der Umgebung. Und am Ort ist auch eigentlich alles vom Hufschmied bis zum Müller, eigentlich alles, was man in so einem mittelalterlichen Dorf Edeka, so braucht. Genau. Markkauf. Auch interessant, was vielleicht auch bei der Wahl des Ortes eine Rolle gespielt haben könnte, die Gegend hat keinen Feudalherrn, also das sind freie Leute, die da wohnen. Oh. Sie zahlen jetzt also ihre Steuern nicht an irgendeinen Ritter oder irgendwem, keine Ahnung, den Landsherrn, sondern wenn dann direkt an die Krone. Und sie dürfen auch so gerichtlich ihre meisten Angelegenheiten auch selber regeln. In welchem Jahr sind wir? 1524. Sehr nahe dran, Dominik, 1527. Der ist nämlich schon 3 Jahre alt. Aber gut aufgepasst. Danke. Die Gers brennen in Artigan nicht nur Ziegel, sondern auch Schnaps, nein, Quatsch, sondern erweitern ihr Geschäft über die Zeit auf Weinbau, Getreideanbau und Schafzucht. Also ist jetzt nicht so weit weg. Könnte auch, vielleicht brennen sie auch Schnaps, wer weiß das schon. Bis Martin 14 ist, haben es die Gers zu einigem Ansehen gebracht. Das zeigt ein Heiratsvertrag zwischen Martin und einem Mädchen aus einer wohlhabenden, angesehenen Familie. Die heißt Bertrand de Roll. Und womöglich heiraten die beiden Jugendlichen nicht ganz aus freien Stücken. Denn das Mädel ist auch je nach Quelle irgendwas zwischen 9 und 14. So, Bestes Heiratsmaterial. Wo man jetzt auch mal dazu sagen muss, in der Zeit und in der Gegend war das übliche Alter für heiraten durchaus schon 18. Also, ja, okay. Wirklich? Ja, ja, da ist auch 14 noch sehr jung und 9 eigentlich schon fast indiskutabel. Denn zumindest müsste sie ihre Periode schon bekommen haben, sonst hätte man sie gar nicht. War das das Kriterium? Ja, schon. Es gibt dann so einen Brauch in der Hochzeitsnacht, wo die Leute dann alle in das Zimmer stürmen und den Leuten einen Fruchtbarkeitstrank irgendwie verabreichen. Keine Ahnung, ist wieder so ein komischer Brauch. Mhm. Ja. Und dafür ist, glaube ich, die Voraussetzung, dass die eigentlich schon zur Frau herangereift ist, körperlich. Ich hatte neulich in einem anderen Podcast gehört, dass es auch so den Brauch gab, gerne auch bei Königshäusern, dass dann, sozusagen in den königlichen Gemächern verschwunden wird und wenn dann die Ehe begangen ist, Da kommen alle wieder rein und schreien Hurra, Hurra. Also ins Schlafzimmer. Und weil aber halt die teilweise aufgrund von ja, diplomatischen Verträgen und ähnlichem einfach schon teilweise mit 9 oder 12 verheiratet worden sind, saßen die so auf dem Bett und es war so, was sollen wir jetzt machen? Keine Ahnung. Und dann irgendwie eine halbe Stunde später kommen die rein, weil die auch wissen, da passiert jetzt nichts und irgendwie feiern das ab. Das ist schon ein bisschen absurd. Ein bisschen creepy. Ja, ja. Alles ein bisschen aufregender früher. So. Ja, aber von daher war ich jetzt auch gar nicht so geschockt oder so erst mit dem Alter. Die Mitgift ist ein bisschen Kohle und ein Weinberg. Also Kohle wirklich im Sinne von Geld oder ja, im Sinne Geld. Von, gut. Ein bisschen Geld und Weinberg. Naja, könnte ja sein, wenn er noch ein bisschen Köhler. Aber ein Weinberg ist halt geil. Ich will auch einen Weinberg. Martin, und ja, mir ist bewusst, dass ich das gerade schon als Martin ausgesprochen habe. Das wird mir sicherlich noch ein paar Mal passieren. Martin hat es nicht so leicht. Die anderen Kinder hänseln ihn vermutlich. Weil er einen Weinberg hat? Vielleicht. Ich glaube, da hänselt sich keiner. Das, entweder hat es jeder oder jeder hätte gern einen. Nein, vor allem, weil er einen Namen hat, den man in der Gegend sonst nur einem Esel geben würde. Außerdem hat er einen dominanten Vater. Einen, also Martin oder den Nachnamen? Ja, Martin. Das ist so ein Name von Esel. Wirklich? Ja, so wie man heute halt bei uns Bello zu dem Hund oder so. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja, gibt es heute vielleicht auch nicht mehr so, aber. Bello der Vorname. Wie nennt man denn heute Hunde? Ja. Herr Schmidt oder so. Vielleicht. Er hat einen dominanten Vater, einen dominanten Onkel und ein Haus voller Schwestern. Das ist sowieso, glaube ich, für so einen Pubertierenden eine schwierige Situation. Und als ihm dann auch noch die jüngst herangereifte Manneskraft versagt, wird es auch nicht leichter. Seine Holde Bertrand wird nicht. Ist da nähere Infos oder was da genau. Du Creep. Nein, nicht du Creep, sondern sozusagen, hätte er ein Kind zeugen sollen? Oder? Naja, was soll man denn machen nach so einer Hochzeit? Ja, die Ehe vollziehen und wie und ist das die hat Ehe, nicht so geklappt. Die Ehe vollzogen. Okay, er hat die Nudeln zu weich gebrochen. So genau will ich es jetzt nicht wissen. Ich wollte halt wissen, sozusagen, ob das Ergebnis zählt oder die Tat oder. Schauen wir mal. Gut. Seine Holde Bertrand wird nicht umgehen nach der Hochzeit schwanger. Ah, okay. Und das ist auf Jahre quasi das Dorfgespräch Nummer 1. Oh Gott. Newsflash, die Bevölkerung von Artigat geht davon aus, dass das Ehepaar verhext worden ist. Also als das auch nach Jahren da kein Kind irgendwie rausplötzelt, ja, spricht man so, oh, die sind doch verflucht und verhext. Und, oh. Witzig auch, die anderen Jugendlichen malen sich Gesichter schwarz an und schlüpfen in Frauenkleider und trommeln vor Martins Haus in der Gegend rum und das soll dann demütigend für Martin sein. Mhm. Okay, also ja. Martin ordentlich blackfacen und rumtrommeln und dann, sehr gut. Naja, andere Länder, andere Sitten, aber ich meine, dafür gibt es einen spannenden historischen Hintergrund. Ja. Das ist der Brauch, der nennt sich Charivari. Das ist ja auch ein Begriff, den man hier so irgendwie ab und zu mal hört irgendwo. Ich weiß jetzt nicht wo. Aber, kurzer Hinweis, dass hier ein Lokalradio das so heißt. Und der Charivari ist sowas wie ein Polterabend für junge Leute, die sich wieder verheiraten sollen oder wollen. Also, wenn andere der Meinung sind, du bist vielleicht noch verheiratet, solltest dich aber wieder verheiraten, dann hält man so einen Polterabend ab. Und dabei kommt die Dorfjugend bei dir vorbei, pöbelt rum, singt obszöne Lieder und verlangt Getränke oder Lösegeld. Oh Gott. Das finde ich interessant, dass das so oft passiert ist, dass dein eigenen Charivari ist auch der Name für eine französische Variante von Kartoffelsalat. Also könnt ihr euch jetzt, könnt ihr euch jetzt raussuchen. Okay. Was ist da so drin? Neues Lebensstil. Kartoffeln. Mayonnaise. Danke Wikipedia, Bildungsauftrag beendet. Ja. Martins einzige Freunde, einzige. Der Schnaps. Nein, einzige Freude, Entschuldigung, das Fechten. Oh. Er schlägt sich wacker bei regionalen Fechtturnieren und auch beim Boxkampf und ich glaube, er hat auch das andere ein oder andere Mal gerungen. Wow, also mit sich und mit anderen. Ja, aber Boxkampf und Fechten, beides zu können, das finde ich ja interessant, weil ich finde, es sind schon sehr unterschiedliche Skills, die da gefordert sind. Eine ist eher so très elegant und das andere ist so auf die Fresse. Derbe. Naja, na gut, wenn du dir aber auch damals noch Boxkampf angeguckt hast, die hatten ja noch ganz andere Regeln. Da war ja auch noch unter der Gürtellinie hauen und sowas alles noch erlaubt. Du, ich weiß jetzt nicht, wie die Regeln im mittelalterlichen Boxkampf in Frankreich waren. Aber wäre bestimmt auch mal spannend, das zu recherchieren. Ja, da habe ich mal einen Artikel drüber gelesen, dass zum Beispiel diese Aufnahmen von alten Boxern, die immer so mit so einer erhobenen Faust rechts und einer links dastehen, so dieses ganz klassische. Dieses klassische, der Mann boxt, Gestus, dass der heute für einen Boxer, der tot wäre, wenn nach wenigen Sekunden wäre er weg mit der Haltung. Aber damals durftest du halt noch würgen und den anderen packen und auch unter der Gürtellinie hauen. Und damals war es eine gute Idee, den anderen auf Distanz zu halten mit einer Hand und mit der anderen sozusagen dann manövrieren zu können. Ah, okay. Deswegen diese Geste, die war damals sehr üblich und recht erfolgsbringend. Hm. Die kommenden Jahre sind jetzt für das junge Ehepaar vor allem von dem Kinderthema bestimmt. Ist Martin vielleicht impotent oder stimmt was mit Bertrand nicht? Belastend auch, da die Ehe auch 3 Jahre nach der Hochzeit nicht offiziell vollzogen ist, könnten die Familien sie rechtlich einfach wieder auflösen. Sekunde, also Ehe vollzogen heißt auch geschwängert zwangsläufig? In dem Fall, ja. Okay. Vielleicht, weil das ja dann quasi der einzige Beweis ist, dass das auch wirklich passiert ist, vollzogen ist. Da kann ich dir jetzt die genauen Hintergründe nicht sagen. Aber es ist so, dass die Familien darauf drängen, quasi, dass die Verbindung wieder aufgelöst wird. Bertrand nutzt es aber mehr oder weniger als Gelegenheit, um ihre Ehre unter Beweis zu stellen. Ja, sie sagt, nee, wir sind jetzt hier verheiratet und kommt überhaupt nicht in die Tüte. Und die Vermutung liegt nahe, dass sie das macht, um sich auch so ein bisschen selber zu schützen. Ne? Also ich meine, sie ist ja jetzt, keine Ahnung, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Und sie hat so auf dem Weg jetzt einfach noch ein bisschen Zeit, bevor sie wirklich in das Leben einer Mutter und einer Hausfrau irgendwie übertreten muss. Ja, also vielleicht ist das auch so ein bisschen Selbstschutz, dass ich sage, nee, passt mir eigentlich ganz gut gerade so, wie es ist. Ja, aber trotzdem sehr vokal. Also auch als Frau zu der Zeit, sich da dem zu stellen und dann auch zu sagen, so nix da. Nix da, nix gibt's. Ja. Sie freundet sich auch mit Martins Schwestern an und was eigentlich auch so ganz cool ist, es sind auch ein paar junge Mädels und da kann sie auch nochmal so ein bisschen Kind sein. Und nach 8 langen Jahren kann irgendwann ein französischer Schamane den Fluch endlich brechen. Was? Ja, die französisches Voodoo. Dann wird dann alles probiert sozusagen. Und ja, dann, ja, genau. Okay. Und Bertrand wird schwanger. Also, sie schenkt ihrem Ehemann im Jahr 1546 einen Sohn. Sanxi, glaube ich, spricht man es vielleicht aus, benannt nach dem Großvater. Das junge Familienglück währt immerhin 2 Jahre. Ich wollte gerade sagen, aber die Kindsterblichkeit in dem Zeitalter ist ja noch ziemlich hoch. Von daher Jetzt hoffen wir mal, das kommt durch. Jetzt wird immer alles so schwarz. Das junge Familienglück währt immerhin 2 Jahre. Dann stimmt, dann geschieht etwas, das heute nur noch schwer nachzuvollziehen ist. Fakt ist aber, Martins Vater behauptet, der Junge hätte ihm Getreide gestohlen, was ein ganz schlimmer Fauxpas ist. Ja? Und, Moment, welcher Junge? Na, also Martin. Ach so, quasi. Ich habe jetzt gedacht, der Zweijährige. Nicht so, was? Nein, nein, der Vater von Martin behauptet, Martin hätte ihm Getreide gestohlen. Ja. Und das ist ein ganz schlimmes Ehrverbrechen, ja, und nach dem baskischen Kodex sowieso. Und das ist eigentlich kaum mehr gut zu machen. Ob es wirklich so war, weiß ich nicht, oder ob das nur eine Anschuldigung ist. Es gibt auf jeden Fall Streit an der Stelle, so viel steht fest. Und Fakt ist auch, dass Martin kurz nach dieser schweren Anschuldigung einfach verschwindet. Einfach so, puff und weg. Ja. Noch Sachen gepackt oder? Vielleicht auch kein Puff. Ja, nee, also halt, keine Ahnung. Also, naja, also. Er wird schon so, ja, ein kleines, ich behaupte, ein kleines Säcklein für die Reise hat er gepackt. Du hast jetzt zum ersten Mal baskisch gesagt. Das ist nämlich was, wo ich mir gedacht habe, in der französisch-spanischen Grenze, hier Vicente Liz oder so und Co., Baskenland. Aber du hattest es explizit vorher nicht gesagt. Sind es Basken jetzt in der Gegend? Die Gegend, wo er herkommt, auf jeden Fall. Das ist jetzt eine gute Frage. Ja, weil du jetzt gerade zum ersten Mal baskisch gesagt hast. Ja, ja, stimmt. Ist eine valide Frage. Er hat ja baskische Wurzeln auf jeden Fall. So, ne? Der ist ja da geboren. Das ist schon Baskenland, oder? Die Gegend. Also ich weiß nur, dass es halt im Grenzgebiet ist zwischen Frankreich und Spanien. Ja, ob jetzt das neue Gebiet da auch noch, da bin ich tatsächlich überfragt. Aber sie leben nach den baskischen Regeln. Aber es hat jetzt für die weitere Geschichte auch keinen. Naja, spielt an der Stelle keine Rolle. Ich denke, das ist auch in anderen, jetzt hätte ich fast gesagt Regionen, in anderen Kulturen sicherlich ein schlimmes Verbrechen, seinen Vater zu beklauen. Ja, ja. So. Übrigens, Charivari ist neben Kartoffeln auch noch mit Äpfel, Birne, Champignons, rote Beete und Salzgurke. Igitte, diese Verbrecher. Das klingt mega gut. So, schöner Scheiß jedenfalls für Patron. Also nicht das mit den Äpfeln, sondern dass jetzt Martin weg ist. Und auch schöner Scheiß für den 2-jährigen Sprössling. Ja, aber hallo. Denn Martin ist weg. Und ja, und als Mutter allein zu der damaligen Zeit ist, glaube ich, auch nicht ganz so einfach Kirschen essen. Ja, jetzt ist er ja erstmal, ist ja gerade erstmal frisch. Wir wissen ja gar nicht, ob er nicht vielleicht wiederkommt. So. Tage vergehen. Er ist weg. Wochen vergehen. Monate vergehen. Auch nach einem Jahr hat niemand etwas von Martin gehört oder gesehen. Bertrand freundet sich so langsam mit dem Gedanken an, dass sie vielleicht doch sitzen gelassen worden ist. Ja, und es gibt da so ein fieses katholisches Gesetz in Frankreich, das sie eine neuerliche Heirat untersagt, solange ihr Mann nicht definitiv verstorben ist. Also nach dem strengen katholischen Glauben ist sie in dieser Ehe gebunden, außer sie kann irgendwie sicher nachweisen, dass er tot ist. Wie ist denn das heute? Jetzt mal von Kirchenseite her, weil eigentlich, also katholisch ist ja wirklich, bis dass der Tod euch scheidet und klar wirst du einen Priester finden, der nochmal eine Zeremonie abhält und ähnliches, aber wirklich nochmal eine zweite Ehe nach Kirchenrecht? Ich glaube, dass es da einen gewissen Zeitraum gibt, wo du einfach danach annehmen kannst, dass sie nicht wiederkommt. Ich bin nicht katholisch, keine Ahnung. Okay, okay. Aber ich denke mal, dass sie streng gläubig wahrscheinlich auch noch so sehen würden. Ich denke, dass sich diese grundsätzlichen Dinge in der Religion an sich nicht geändert haben, sondern nur die Auslegung davon vielleicht. Mhm. Ja gut, aber du könntest recht haben, dass man natürlich sagt, wenn da jemand nach 5 Jahren Polizeirecherche nicht mehr auftaucht, dass man dann von Kirchenseite her annimmt, dass die jetzt nicht mehr lebt. Du kannst ihn wahrscheinlich irgendwann für tot erklären lassen. Oder nicht mehr kommt. Ja. Mhm. Ja. Ich denke, du kannst ihn vielleicht irgendwann für tot erklären lassen. Also, prima jedenfalls, bist du 22, klug, hübsch, halbwegs intakt und dann sowas. Ja? Vielleicht hätte sie die Ehe doch wieder auflösen lassen sollen. Fun Fact, in der Zeit touren auch die Hugenotten durch Frankreich und versuchen Leute zum Protestantismus zu bekehren. Und unter dem Glauben wäre eine erneute Heirat überhaupt kein Problem. Ich wollte gerade sagen, und von denen haben wir tatsächlich durch die Völkerbewegung hier in der Nähe der Stadt Erlangen ja ganz viel so anzahlmäßig an Personen zu verdanken. Weil Erlangen ist Hugenottenstadt, haben sich ganz, ganz viele niedergelassen von eben dieser Bevölkerungsgruppe. Was sagt uns das über Bertrand? Noch nichts. Stimmt. Auch 2 Jahre, nachdem er verschwunden ist, ist Martin noch immer verschollen. Ebenso nach 3, nach 4, nach 5. Ihr merkt schon, da kommt noch was, ne? 6, 7. Auch nicht nach 6 Jahren, auch nicht nach 7 Jahren. Die ganze Zeit über bleibt Bertrand übrigens in ihrem Glauben treu, also sie tritt nicht zu den Hugenotten über. Wow. Sie lehnt eine Vielzahl von Avancen anderer Männer dankend ab. Außerdem versterben in der Zeit auch Martins Eltern. Und obwohl er eigentlich in Ungnade gefallen sein müsste, ja, könnte man so meinen, wird er per Testament vom Papa als Erbe für diverse Güter eingesetzt. Ja. Mhm. Ja, ist vielleicht auch die Frage, ob sie dann sagen, na gut, komm, dann kriegt die Tochter und damit ja der Enkel auch was. Guter Punkt. Güter, die jetzt nicht etwa automatisch an Patron fallen, sondern die erstmal von Onkel Pierre verwaltet werden. Aha. Da der jetzt auch die Verantwortung für Martins unverheiratete Schwestern trägt. Also ich meine, es gibt ja dann vielleicht nicht nur Martin, okay, sondern auch die Schwestern, wobei ich nicht genau weiß, wie das jetzt in dem Erbrecht ist, ob Frauen da überhaupt was eigenen Besitz haben können, keine Ahnung. Jedenfalls fällt es an den Onkel und der verwaltet es. Er ist aber im gleichen Zug auch verantwortlich für die Schwestern. Dieser Onkel Pierre ist eh bemüht darum, in diesem ganzen Chaos, das Martin hinterlassen hat, irgendwie Beständigkeit zu providen. Manchmal fällt mir gewähren. Die einfachsten Wörter, ja. Für Beständigkeit zu sorgen. Danke, Jürgen. Er heiratet 1540 kurzerhand einfach Bertrands verwitwete Mutter und wird damit mehr oder weniger zum Familienoberhaupt der Gers. Also der Bruder vom Vater hat die Schwägerin geheiratet. Der Bruder vom Vater hat Dann ist die, der Onkel, der Onkel genau. hat die Schwägerin, es die Schwiegermutter. Nicht, es kann ja nicht, es kann der Bruder von der Schwester sein. Nee, der Onkel hat die Schwiegermutter geheiratet, nicht die Schwägerin. Ja. So, jetzt hast du mich hier, fast hätte ich ja gesagt. Da habe ich nochmal drüber nachgedacht, da habe ich gedacht, der Dominik, der versucht mir hier was unterzujubeln. Wahrscheinlich merke ich in der Post, dass es total Quatsch ist. Mumpitz ist. Also, Onkel Pierre ist jetzt Familienoberhaupt der Gers. Irgendwann im Lauf des Jahres 1556, also ungefähr 8 Jahre, nachdem Martin Gär spurlos verschwand, kommt Nachricht ins Dörfchen Artiga, dass Martin ein paar Ortschaften weiter in einer Gaststätte aufgetaucht sein soll. Ja. Tada! Aus der Speisekarte! Martins Schwestern hören davon und ziehen sofort los, um ihn zurückzuholen. Und so stehen sich... Wie weit war das weg? Irgendwie halt so im Nachbardorf. Ja, was? Also vor allem, wenn ich abhau, dann hau ich dann halt bloß ins Nachbardorf ab. Es stimmt ja vielleicht. Und vor allem für 10 Jahre? Vielleicht ist die Geschichte des größten Doppelgängers aller Zeiten. Oh ja. Und so stehen Bertrand und Martin ganz plötzlich und nur 8 Jahre, nachdem er sie hat sitzen lassen, stehen sie sich wieder gegenüber. Oder er hat so seifenopermäßig, er hat Amnesie. Was glaubt ihr jetzt, wie Bertrand reagieren könnte an so einer Stelle? Wer bist du? Also... klassische französische Ohrfeige und sagt, du schifft. Sie müsste ja dann noch sagen, wer bist du? Ich sag mal, sie ist reserviert. Ja? Ich würde fast sagen, skeptisch. Ja? Von großer Freude ist erstmal nichts zu spüren. Ja? Ihr Martin hatte früher auch keinen Bart. So. Auch erst oder er hat so ein, wir machen hier ein Pastis-Wettrinken. Ich hab fast gewonnen, wart noch kurz. Wart noch 3 Jahre. Martin berichtet, dass er vor 8 Jahren erst nach Spanien übersiedelt ist, dort in den Dienst eines Kardinals getreten sei. Später war er an der Seite von Pedro de Mendoza, damals, das ist glaube ich ein spanisches Wort, Pedro de Mendoza auf Seiten Spaniens dann sogar in den Krieg gezogen ist und zwar gegen sein Vaterland eigentlich, also gegen Frankreich. Was? Dann war er noch eine Weile im Kloster und schlussendlich hat er sich gedacht, so, er kommt jetzt wieder nach Hause. Und er hat wirklich Getreide geklaut und ist deswegen aus Scham gegangen. Weil also wie gesagt, das kann man heute jetzt nicht mehr genau sagen. Aber und da kann man auch nicht Bescheid sagen mal. Da kann man auch nicht Bescheid sagen. Schatz, ja, ich bin mal Zigaretten holen. Vielleicht er hat auf Twitter gewartet, bis Twitter kommt, dass er mal kurz was sagt. Mir geht's gut. Oder Instagram. Okay, wie heißt denn sein Account? Leg ihn noch an für die Folge. Und also das ist jetzt auch was, was jetzt Bertrands Stimmung nicht unbedingt hebt. So. Ja, sie versteht ähnlich wie ihr etwas Unverständlichkeit bei ihr. Sie erinnert dann, er erinnert dann aber seine Angetraute an frühere gemeinsame Erlebnisse, ja, an ihr gemeinsames Zuhause, dass er es vermisst und er erzählt und erzählt sogar, in welcher Truhe er früher seine weißen Strümpfe aufbewahrt hat und so. Und, in der Linken. Das wühlt natürlich auch bei Bertrand so ein bisschen wieder alte Gefühle hoch und schlussendlich fällt sie ihrem Ehemann um den Hals und drückt ihm freudig ein Küsschen auf die Wange. Mua. Auch das Wiedersehen mit Onkel Pierre verläuft so ähnlich. Erst kraulen sich gegenseitig den Bart. Naja, also erst ist eine gewisse Skepsis, ja. Und als Martin dann aber auch ihn an gemeinsame Unternehmungen von früher erinnert und ausgiebig von früheren Zeiten berichtet, fallen sie sich schlussendlich in die Arme und Pierre dankt artig dem lieben Gott für Martins Rückkehr. Aber die Frage ist nun, Ende gut, alles gut? Ich glaube nicht. Dann wären wir hier nicht zusammen. Da, da, da. Da, da, da. Dann kommt raus, dass er ein Zombie ist. Jetzt haben wir noch Martins Schwestern, die sind weniger skeptisch, so, die fallen ihrem Bruder gleich in die Arme. Freunde, Nachbarn, die anderen Dorfbewohner, die. Eine einzige Knutscherei. Sind auch alle so, hä, 8 Jahre weg und dann plötzlich wieder da, so wie ihr halt auch, ja. Say what? Sind verwundert, aber irgendwie ist das alles komisch, aber doch cool, dass er auch wieder da ist, so, ja. Oder ist ein Hochstapler. Große Freude im ganzen Dorf und alle wollen natürlich wissen, was er gemacht hat. Und, ja. Ja. Es gibt so einen Film mit Jodie Foster und ich glaube, ach Gott, wie heißt der? Einen attraktiven Mann, den Namen mir gerade nicht einfällt. Richard Gere, Summersby, wo er aus dem Krieg wieder zurückkommt und dann irgendwie sich ausgibt als ihr Ex-Mann. Ja, stimmt, ich erinnere mich. Aber dann irgendwie klar wird, das ist eigentlich nicht ihr Ex-Mann. Oh, und sie macht dann aber... Nein, das ist ein Liebesfilm, also das ist wirklich irgendwie, keine Ahnung. Eine romantische Geschichte. Eine romantische Geschichte. Mit aber, Zombies. Nee, nein, das war Shaun of the Dead. Ich hab übrigens Pride and Prejudice and Zombies angeschaut. Was ist und ist denn? Gut. Also, Pride and Prejudice and Zombies. Das ist Stolz und Vorteil, ja, nur mit Zombies. Ja, warum? Ja, weil halt so, okay. Zombie okay. Boy Scout gerade schon irgendwie durch war. Ja. Naja, also ich sage jetzt mal, die Grundstory von Stolz und Vorteil ist erhalten, ja. Nur dass halt noch... zusätzlich dabei sind. Also der Titel ist Programm. Oh Mann. Wenn du ein großer Fan bist von Stolz und Vorurteil und das oder von Zombies und das dir taugt, dann ist der Film sicher empfehlenswert, wenn du auf Zombies stehst. Aber dieses Standardgeschnulze mit sich gegenseitig Briefe schreiben und ich bereue so sehr, dass ich nicht sagte, wie sehr ich sie liebe, als ich noch die Chance hatte, bla bla. Ja, ja. Das ist halt mir ein bisschen zu viel gewesen, auch wenn zwischendurch geile Zombie-Szenen waren. Das wäre mal, und da ist es jetzt sehr schade, dass es die Cinematic Smash Brothers nicht mehr ist. Smash Bros. Nicht mehr gibt. Welchen Jürgen Film machen Zombies besser? Ja, Jürgen hat's kaputt gemacht. Welchen Film würde denn Zombies besser Ich habe jetzt gerade auch spontan gedacht, ey, The Importance of Being Earnest wäre mit Zombies auch Zombies, die dann Gurken-Sandwiches essen und ernst heißen. Das finde ich super. Das haben wir schon mal gespielt auf der Bühne. Das wäre sehr lustig. Sehr gut. Was? The Importance of Being Earnest? Ja. Ja, das ist eins meiner Lieblingsstücke. Das habe ich noch nie gesehen. Und ich weiß noch, dass es gibt einen etwas boshaften Brauch unter Schauspielern, dass man in der letzten Aufführung sogenannte Dernieren-Gags macht. Sachen, die das Publikum nicht mitkriegen soll, aber die du als Schauspieler mitkriegst. Mhm. Dazu gehören... Das hast du, glaube ich, schon mal erzählt. Im Podcast? Ich glaube, du hast schon mal davon erzählt. Oh, man hat mir jede Menge Salz auf meine Gurken-Sandwiches. Ja, genau. Und ich soll die alle essen. Du hast schon mal erzählt. So widerlich, ey. Wir haben schon mal über Gurken-Sandwiches auch geredet. Ja, stimmt. Wir wiederholen uns. Es wird Zeit, glaube ich, jetzt hier. Jetzt müssen wir langsam aufhören. Ja, das ist zu beenden. Ja. Also, tschüss. Wo ist das Outro? Nee. So, wo waren wir? In Frankreich. Dorfbewohner, die Fragen stellen. Fragen, die Martin allesamt problemlos beantworten kann. Er kennt Details über seine Familie, über das Dorfleben, über sein früheres, nennen wir es mal, holpriges Liebesleben. Oder ist Bertrand. Ein Gestaltenwandler. Also, der Schluss liegt nahe, dass der Mann, der hier 1556 in Artiga auftaucht, trotz aller Zweifel wirklich Martin Gere sein muss. Oder er hat den kennengelernt, hat alles von ihm erfahren. Er sieht zweifelsohne aus wie der Verschwundene. Er ist vielleicht ein wenig dicker geworden. Martin 2.0 ist plötzlich auch viel rücksichtsvoller und kann viel besser arbeiten. als der alte Martin. Also ist ja irgendwie auch Ende gut, alles gut, ne? Die neu verbesserte Version. Ja. Ich wollte gerade sagen, und gewisse Gliedmassen sind auch größer geworden. Aber, also ich meine, 8 Jahre mit Krieg dazwischen, so, das macht ja auch was mit einem. So, ja, da veränderst dich ja. Ja, meist, also, die meisten, die aus dem Krieg zurückkommen, sind danach liebevoller. Ja, und können besser arbeiten. Nach anfänglicher Aufregung kehrt er zu schnell wieder Ruhe im Dorf ein. Martin, Bertrand und ihr Sohn gehen zu Business as usual über oder zu d'affaire comme toujours, wie die Franzosen vielleicht sagen würden. Keine Ahnung. Das habe ich übersetzt. Ich weiß nicht, ob die das wirklich so sagen. Nein. Also, zack, zack, knickety-knack. Es dauert nicht lange, bis Martin und Bertrand nochmal Nachwuchs bekommen. Warum geht es plötzlich so schnell? Weil halt. D'affaire comme toujours. Ein kleines Töchterlein und huch, das geht aber fix hier. Kurz darauf noch ein zweites. Wie du es vorhin schon angedeutet hast, Kindersterblichkeit und so. Eines der beiden neuen Kinder verstirbt leider noch im Kleinkindalter. Aber ansonsten vergehen die Jahre nach Martins Wiederkehr ziemlich unauffällig. Wie langweilig wäre das denn? Da kommt noch ein Martin und noch einer und nein, noch nein. einer und noch einer. Aber also ist ja jetzt so, dass das Erbe von Martin gerade bei seinem Onkel Pierre liegt. Das ja heißt, schon mal. Onkel Pierre muss sterben. Jetzt kommt so die Origin-Story von Cluedo. So, und wo hat er ihn dann umgebracht? Onkel Pierre mit dem Ziegel aus der Brennerei. Nein, nein. Onkel Pierre hat ja die ganzen Ländereien und das alles ganz gut verwaltet und so. Und er gibt auch das alles nach und nach an Martin über. Und so weit, so gut. Aber Martin verlangt dann auch eine Offenlegung der Einkünfte, die der Onkel in den vergangenen Jahren aus dem Besitz erwirtschaftet hat. Und das passt jetzt dem Onkel nicht so ganz, ja. So nach dem Motto hier, kümmert sich um alles und dann auch noch hier sowas, das geht nicht. Und darüber entbrennt so ein richtiger Streit, der im Jahr 1559 bis vors Gericht geht. Ist auch irgendwie ziemlich dörfisch so, ja. Ein Prozess gegen den Onkel und Schwiegervater, das ist bestimmt auch witzig auf so Familienfeiern. Richterin Barbara Salesch. Ja. Martins Ansprüche entfachen jetzt aber nicht nur den Zorn auf Seiten von Onkel Pierre, sondern auch erneutes Misstrauen. Ja? Der sagt, oh, ist das wirklich mein Neffe, ja, wenn der jetzt hier mit so einem Quatsch ankommt, so, das hätte mein Neffe nicht gemacht. Und er stellt jetzt wieder die Identität seines Neffen in Frage und das auf ziemlich perfide Art und Weise. Er versucht nämlich, seine Frau, also Martins Schwiegermama, seine Töchter und auch seine Schwiegersöhne auf seine Seite zu bringen. Und schließlich auch die Stieftochter Bertrand. Also er versucht so ein bisschen Zweifel zu säen überall. Mhm. Ja? Und Bertrand ist aber hauptsächlich die sagt, nee, hier, geh weiter mit deinem Scheiß. Bei mir kommst du mit deinen Zweifeln nicht weit. Das ist mein Mann und alles ist gut. Und spar dir deine Spucke. Sowohl Martin als auch Pierre rennen jetzt im Dorf rum und versuchen alle und jeden jeweils von ihrer Version der Geschichte zu überzeugen. Ja? Der Dorfschuster beispielsweise glaubt eher dem Onkel, weil er sich eh schon gewundert hat, dass Martins Füße kleiner geworden sind. Ein anderer schlägt sich auf Martins Seite, weil der Onkel ihn wohl gefragt haben soll, ob er sich an den Kosten für einen Auftragskiller beteiligen wolle. So. Wow. Eine relativ extreme Maßnahme. Ein bisschen. Mitten in diese verzwickte Lage platzt jetzt ein Soldat, der eines Tages da in Artigau einfach auftaucht. Und der erzählt, dass er im Krieg an der Seite von Martin gekämpft hat. Und aber nicht an der Seite von dem hier anwesenden Martin, sondern dem echten Martin. Dem Martin, der im Krieg ein Bein verloren hat und jetzt ein Holzbein haben soll. Ich bin Martin. Nein, ich bin Martin. Ich bin Martin. Für einen Moment kommt jetzt auch sogar Bertrand ins Grübeln. Ja? Dieser Soldat, das ist jetzt nochmal was anderes, ja, als wenn der Onkel nur hier so ein bisschen rumstenkert. Sie lässt diese Aussage von diesem Soldaten sogar bei einem Notar protokollieren. Ja? Also so sehr gibt ihr das an und der Stelle. Eigentlich hatte er doch blaue Augen, nicht braune. Und Merdaleur, das ist natürlich Wasser auf den Mühlen von Onkel Pierre, der sich nun auch anschickt, das Recht in die eigenen Hände zu nehmen. Ja, er gibt sich jetzt nicht mehr mit einem Auftragskiller zufrieden, sondern er nimmt er nimmt es in die eigene Hand und John Wick. Greift Martin an mit dem festen Vorsatz, ihn umzubringen. Scheitert tatsächlich bei dem Besuch aber, weil Bertrand eingreift und sich vor ihren Mann stellt. Aber jetzt eskaliert es ein bisschen, habe ich das Gefühl. Es eskaliert ein bisschen, ja. Bin aber auch vielleicht ein bisschen sensibel. Kurz zur Einordnung, wir sind jetzt 3 Jahre sind vergangen seit dem Wiederauftauchen. Also wir sind im Jahr 1559. Die Vorwürfe, dass hier ein falscher Martin Gär sein Unwesen treibt, wollen auch jetzt nach 3 Jahren nicht verstummen. Ja? Vor allem jetzt stell dir mal vor, du bist der Typ, der, jetzt nehmen wir mal an, der wäre ein Hochstapler und der so, fuck, säge ich mir jetzt noch ein Bein ab, um das wirklich durchzuziehen. Es ist nach 3 Jahren vielleicht auch ein bisschen alt. Ja, ja. Aber jetzt, ich hab doch ein Holzbein. Was? Du hattest doch gestern keins. Was? Na doch. jetzt kommt auch noch der Vorwurf der Brandstiftung hinzu. Ja, also es hat irgendwo in einer Scheune oder irgendwo bricht ein Feuer aus und das wird so ein bisschen Martin in die Schuhe geschoben. Mm. Ja. Also sie landen jetzt quasi erneut vor Gericht und weil diese Familie auch immer mal wieder vor Gericht war, so deswegen kann man heute dieses ganze Thema recht gut rekonstruieren. Ah, also Akten lange leben. Vielleicht auch ganz spannend, ja. Die Situation ist insgesamt ziemlich heikel und angespannt. Was Martin aber insgesamt vor Schlimmem bewahrt, ist die Unterstützung seiner Frau. Ja. Die sagt, es ist mein Martin Gehr, mein Mann. Oder ein Teufel, der in seiner Haut steckt. Ich kenne ihn wohl und wenn jemand so toll ist, das Gegenteil zu behaupten, so bringe ich ihn um. Auch sehr damenhaft. Ich finde die Frau echt cool. Die Frau ist also ganz cool. Selbst wenn sie jetzt, also natürlich wissen wir das jetzt schon fast implizit, dass sie aus dem auf dem Holzweg ist, aber was für eine coole auf Frau. Auf dem Holzbeinweg? Ja. Ich sag, wenn jetzt sogar die Ehefrau davon überzeugt ist, dass hier der richtige Martin vorher steht, dann sollen wohl alle anderen ja mal wirklich Le Fresse halten. Le Fresse. So kommt es dann auch, dass Martin ganz offiziell im Jahr 1560 von einem Gericht von allen Anschuldigungen gegen ihn freigesprochen wird. Ip, ip, ura. Ich habe hier lauter so dumme Franzosen-Gags drin, das sollte ich mir vielleicht sparen, das ist echt ein bisschen gemein. Ne? Ich mag das. Ich auch. Pierre lässt nicht locker. Er stellt weitere Nachforschungen an. Er geht ins Internet. Nein, was kann man in der Zeit machen? Ja? Was machst du? Einfach mal so, ihr guckt ins Internet. Keine Zeichnung von ihm, wenn die wohlhabend waren? Ja, nee, es gibt ja noch nicht mal Schriftproben, die man vergleichen könnte, weil die alle nicht schreiben konnten. So, ja? Schaut mal die Augenfarbe an, ob es die echte ist. Ja, also er klappert jetzt hauptsächlich mal die Dörfer in der Umgebung ab. Aber jetzt habe ich mal eine Frage. Der war doch, was war der Ziegelmeister? Brenner. Das muss er doch danach noch gekonnt haben. Ja, offensichtlich besser, weil er jetzt plötzlich besser arbeitet. Aber wie kann denn das sein? So. Warum? Naja, das ist ja. Ist vielleicht auch nicht so schwer. Ja, aber es ist aber ein gutes Argument, weil manche Sachen verlernst du ja wirklich selbst nach 10 Jahren die Grundlagen nicht. Und wenn die dann plötzlich weg sind. Ich glaube, dass Martin hauptsächlich sich so auf die Ländereien und in den, ja. Dass der eher so ein Bauer war eigentlich und dass die Ziegelei, das war das, was seine Eltern gemacht haben. Und er hat ja auch als Mitgift einen Weinberg bekommen und er hat eher, glaube ich, Felder bestellt und so weiter. Und das ist was glaube ich, damals recht viele konnten. Ja, nicht jeder, aber. Wäre auch die nächste Frage, wenn du da wiederkommst, ob du dann nicht in so schon so technisch gesehen vorhandene Arbeitsabläufe halt auch noch mit hinpackst, ne? Was vielleicht auch verändert hat, ja, in der Zeit. Ja, einerseits das und wenn dann, keine Ahnung, wenn am Weinberg Tätigkeit A gemacht werden muss, dann machen das schon, keine Ahnung, 4 Leute und dann, genau, wenn du der Fünfte bist, der dann noch mitgeht und sich das ein bisschen abguckt und dann. Oder du halt eher die Verwaltung übernimmst, genau. Keine Ahnung, ja. Also er, der vercheckt dann ja auch irgendwie Ländereien und verpachtet die weiter und so, er macht dann ein wenig so den Geschäftsbetrieb halt auch an der Stelle. So. Ich war aber gerade beim Onkel, genau. Der klappert jetzt hauptsächlich mal die Dörfer in der Umgebung ab und fragt da ein bisschen rum. Ja? Und auf dem Weg findet der neugierige Pierre auch heraus, dass, Trommelwirbel bitte, Martin gar nicht wirklich Martin ist. Wer hätte das gedacht? Er findet sogar heraus, wer der falsche Martin wirklich ist oder wer es sein könnte. Ein Mann mit dem Namen Arnaud Dutil. Ein Typ mit sehr schlechtem Ruf aus einem Nachbardorf, Sayas heißt es. Aber wie geil das ist, dass es einfach ein Nachbardorf ist. So, da kommt man nicht hin, da geht man nicht hin. Und da gehst du einfach so, ich stelle mir das so vor, das sind so 3 Kilometer weg, da spazierst du dann nachmittags hin, fragst drum, naja, den kennen wir, das ist der und der Typ. Ah ja, gut, hätte ich mal vor 8 Jahren kommen können. Ciao, Leute. Und, also es ist ein Dorf, so ein Tagesritt im Norden von Attika. Das ist auch nicht so direkt in der Nähe, aber da kann man schon mal hinkommen. So, das ist jetzt die Erkenntnis, die Pierre gewinnt. Aus vom Rumfragen. Ja, das ist jetzt auch mal die Frage, wie belastbar das denn ist, ne? Mit dieser Erkenntnis im Gepäck strebt Pierre jetzt ein erneutes Gerichtsverfahren an. Ja, aber weil er in der Sache schon mal verloren hat, kann er das rein rechtlich gar nicht. Also muss er einen Trick anwenden. Für dieses nächsthöhere Instanz-Ding ist halt nicht. Ja, er gibt einfach vor, im Namen von Patron zu handeln. Also er geht zu Gericht und sagt, er ist hier im Auftrag von das Patron. Ist echt ein Patron. Nee, der Frau. Das ist ja die Frau. Entschuldigung. Ja. Von Patron. Und tatsächlich, auf Basis dieser Lüge wird der Fall dann wieder neu aufgerollt. Und Pierre mit seiner Frau zusammen übt dann auch so lange Druck auf die Patron aus, dass sie auch wirklich, bis sie wirklich auch mitzieht. Also bis sie wirklich auch zustimmt und sagt, okay, wir machen jetzt mit dem Verfahren weiter. Ja, sorry, ich muss immer aus dem Fenster gucken, weil Dominik mir angekündigt hat, dass hier irgendeiner von seinen Arbeitskollegen vorbeikommt und seinen nackten Arsch ans Fenster halten wird. Ich hab ihn leider aus seiner Pflicht für heute entlassen. Und deswegen bin ich immer so ein bisschen schreckhaft, wenn sich in meinem Augenwinkel was bewegt. Das Wetter war zu schlecht. Das möchte ich ja nicht verpassen, vor allem ist hier gerade bei besseren Temperaturen. Ein Kind, das gerade zum Fenster reinguckt. Live-Podcast aus Nürnberg. Kommen auch Sie zum Modul 26. Und sie freut sich, weil wir winken. Starren Sie uns an. Sie freut die, sich. Die Glücksfreude, das ist echt voll süß. Und nur weil wir winken, ist es leer. No. Jetzt, wenn wir erstmal noch Kuckuck spielen würden, was meinst du, wie die ausflippen? Na, aber hallo. Ey, mega geiles Podcast-Material, was wir produzieren. Aber... Höre ich da leise Kritik, Philipp? Nee, ich finde es wirklich nett. Hast du vorhin eine Stunde Werbung für andere Podcast-Projekte gemacht? Ja. Eineinhalb. Im Jahr. Moment, aber das Schöne finde ich ja tatsächlich an der Stelle, dass sie noch mit die Hauptentlasterin des Ganzen war, die sagt, ich stelle mich vor meinen Mann und bringe alle anderen um, sich aber jetzt umstimmen lässt, sogar ihn auch noch anzuklagen. Naja, so richtig, ja, das ist, sie ist ein bisschen zwiegespalten. So. Verstehe ich ja auch. Und ihre Rolle ist tatsächlich auch ambivalent, essentiell wichtig, so in dem Ganzen, was jetzt noch kommt auch. Im Jahr 1560 in Rieu kommt es nun jetzt zum zweiten Prozess gegen Martin Guerre. Und anders als beim letzten Mal gibt Patron hier nun zu Protokoll, dass sie den Fremden zuerst wirklich als ihren Ehemann identifiziert hat, aber jetzt aber so langsam ein bisschen zweifelt. Also sie sagt nicht, der ist es nicht, sondern sie sagt, okay, vielleicht ist da ja was dran und man kann das jetzt mal hier untersuchen. Vor allem, wie geil es auch ist, nach zwei Kindern langsam Zweifel zu kriegen. Also ich meine, hier schwingt ja immer implizit mit, dass er einfach einen riesen Penis hat und sie implizit Hallo, ich habe wirklich nicht... Holzbein meinte ich wirklich Holzbein. Und ich habe mit Gliedmaß nicht zwangsläufig einen Penis gemeint, aber gut. Müssen wir den Kind noch ein bisschen winken. Ja. Tschüss. Nur so für alle, die hier zuhören, es fährt hier, oder beziehungsweise wird ein Kind hier gerade aus einer Parklücke, das direkt vom Fenster ist, weggefahren und es guckt noch ein bisschen und wir haben gewunken und das Kind hat gelacht. Aus Ansbach, Jürgen. Ja, jetzt ist ein Parkplatz frei hier, geil. Kann ich mal kurz auf Pause drücken? Ich glaube, dass das ein typischer Fall ist von, wenn man etwas will und sein Hirn entsprechend gepolt ist, dann kann man einiges ändern. Ich darf an dieser Stelle kurz... eigenen Penis? Oder nein. Ich habe jetzt wirklich gedacht so, nein. Was? Jetzt, kannst du nicht die Größe deines Penis beeinflussen? Aber wir temporär haben zumindest. Eine. Nur mit deinem Gehirn? Ich habe die Tage Split angeguckt von M. Night Shyamalan. Da geht es darum, dass der James McAvoy ist 21 verschiedene Persönlichkeiten. Quasi, der hat eine verschiedene Persönlichkeiten in seinem Kopf drin. Und das ist A, unglaublich. Also der Film ist an sich nicht besonders gut. Aber der spielt vom 9-jährigen Jungen bis zur 60-jährigen Frau bis zum aggressiven Mann, hat er lauter Persönlichkeiten in sich drin. Und das ist, also er ändert seine Kleidung nicht besonders viel in dem Film, aber du kannst allein durch sein Schauspiel, kannst du echt sehen, was er jetzt gerade ist. Ja. Das ist wirklich, wirklich, wirklich beeindruckend, wie gut er das Schauspiel hat. Und da ist auch die Prämisse des Films, dass er quasi dann die nächste Ebene des Menschseins erreicht, nur durch Wille und dann so ein Supermensch wird quasi, der dann auch irgendwie schmerzunempfindlich ist und mehr Muskeln hat, einfach nur, weil sein Geist es haben will. Hä? Es ist ein Fantasy-Film. Aber was tatsächlich interessant ist und was auch definitiv richtig ist, ich habe die Tage auf der Arbeit, wir haben ein Intranet und hat eine Kollegin, die interessiert sich halt so für so Kognitives und dergleichen und die war auf einer Messe in Amsterdam und hat halt gesagt, dass halt viel, dass die Kaufentscheidung ganz viel emotional ist und dergleichen, wenn es für Produkte geht und dass der Preis dann eher eine untergeordnete Rolle spielt und so weiter und so fort. Und dann hat ein Kollege einen Kommentar gemacht, diesem Intranet-Beitrag und hat geschrieben, dass wenn er Menschen in seinem Auto mitnimmt und die frieren im Winter, und fragen, wie lange die Heizung denn noch braucht, weil sein Wagen braucht wohl ein bisschen. Dann sagt er, ja, weißt du was, ich habe dir jetzt die Sitzheizung hinten angemacht, so ungefähr, es sollte gleich warm werden. Ah. Und dass wirklich er über die Jahre schon mehrfach beobachtet hat, dass die, wenn er dann noch eine 30 Sekunden später nachfragt, ob es jetzt in Ordnung wäre, so ungefähr, die sagen, ja, jetzt ist schon viel besser. Und zwar völlig aufrichtig. Glaube ich sofort. Und was glaubt ihr, wo er keine Sitzheizung hat? Natürlich hinten. Er hat keine Sitzheizung hinten. Einfach nur, dass er quasi diesen Gedanken in ihm pflanzt, dass es jetzt warm wird. Kennt ihr jemanden, der hinten eine Sitzheizung hat? Ja, wen? Naja, in einem 5er BMW zum Beispiel. Ich wollte gerade sagen, ich in meinem Skoda und das ist das krasseste Extra, das ich jemals in irgendeinem Auto hatte. Hast du, ey. Ja. Sehr geil. Da, wo die Kindersitze draufstehen. Das ist mega sinnvoll. Schmilzt das Plastik schneller. Ja, das war halt in dem Auto irgendwie schon drin. Also einfach nur zur Verteidigung dieser Frau, weil ich meine, die mochte ihren Mann ja und ich glaube, dass das halt auch eine blöde Situation war und so. Krass lange Ausschweifung, um diese Frau zu verteidigen. Und du hast doch jetzt irgendwie angefangen, deine Abschweifung mit irgendwas mit Penis. Aber... Ich glaube, er wollte eher vom Thema Penis ablenken. Ah! Ich würde aber an der Stelle mal bitten, diese Frau noch nicht abschließend zu beurteilen. Nee. Vielleicht können wir da am Ende nochmal uns kurz drüber. Du, ich bin der im Moment null böse oder irgendwas. Vielleicht solltest du. Du kannst sie ja auch positiv beurteilen. Also das, ja, wie gesagt, das ist ja noch nicht ganz am Ende, das Ganze. Wir sind noch ich finde sie aber erstmal, so viel möchte ich bis hierhin nochmal feststellen, dass sie das so deutliche Worte findet und auch so stark auftritt, in dem Zeitalter als Frau, Hut ab. Genau. Jetzt im Moment ist sie aber eher in der Position der Zweiflerin. Ja. Im Verhör jetzt aber erzählen Bertrand und der falsche Martin unabhängig voneinander, also der vermeintlich falsche Martin, sehr intime, aber komplett identische Details aus ihrem gemeinsamen Leben vor dem Jahr 1548, also bevor er verschwunden ist. Das heißt, sie hat ihn auch irgendwie gekannt und wahrscheinlich gut ausgehört. Oh, das ist der echte. Eine vertrackte Situation, in deren Mitte nun der Angeklagte aufsteht, sich an Bertrand wendet und sie auffordert, ihre Stellungnahme noch einmal zu wiederholen. Soll sie wirklich der Ansicht sein, ja, sollte sie sogar beschwören, dass er nicht ihr Ehemann sei, so wolle er sich umgehend der Justiz beugen und einer Exekution zustimmen. Wow! Alle Augen auf Bertrand. Sie bleibt stumm. Ciao, Martin! Nicht. Tschüssi! Sie sagt einfach nichts. Ja, sie bleibt stumm an der Stelle. Jetzt ist es auch nicht so einfach, im Jahr 1550 oder 60 die Identität einer Person zweifelsfrei festzustellen. DNA-Analyse, ja, würde man heute machen, Fingerabdrücke, ja, alles komplett absurd. Fotos gab es auch nicht, Geburtsurkunden auch nicht. Wie gesagt, nicht mal einen Handschriftvergleich kann man machen. Weil Kirchenregister könntest du noch eine Chance haben. Durchschnittliche, aber was steht da schon drin? Genau, ja? Da steht ja nichts. Der durchschnittliche französische, das durchschnittliche französische Landei in der Zeit kann ich schreiben. Also du kannst nicht mal irgendwie die Schrift vergleichen. Du kannst nur rumgehen und möglichst viele Leute befragen. Insgesamt kommen in dem Prozess 150 Zeugen zu Wort. Aber ich wollte gerade fragen, könnten die nicht mal in dieses Nachbardorf, die den Typ gekannt haben, reiten, mit dem Typ im Schlepptau sagen, sag mal, kennt ihr den hier? Ja, ja, die kommen jetzt mit 150 Zeugen aus einem, für ein kleines Dorf. Ja, ja. Das ist massiv. Und da kommen natürlich auch aus den umliegenden Dörfern und so Leute zu Wort und so. 150 Leute. Die einen schwören Stein und Bein, dass es sich um den echten Martin handelt. Darunter auch Martins vier Schwestern. Die anderen sind sich absolut sicher, dass es ein Hochstapler ist und viele bezeugen sogar, hauptsächlich dann die aus irgendwie dem anderen Ort, dass es sich hier um Arnaud Dutille handelt, ja, dass den als falschen Martin erkannt hat. Ein großer Teil der Leute ist aber mittlerweile komplett verunsichert und schlägt sich auf keine der beiden Seiten. Die sagen bevor wir jetzt hier irgendwie was Falsches sagen, sagen wir lieber gar nichts. Gehen wir mal davon aus, der Typ ist nicht der echte Martin, dass der nicht langsam irgendwie kalte Füße kriegt und sagt, ich packe alles zusammen und hau ab. Naja, das ist alles nichts. Oder in dem Moment, was soll er denn machen? Also das ist so. Naja. Ja, also halt, wenn es schief läuft, ist ganz schön übel. Wenn es gut läuft, dann hat er aber mal, also aber ausgesorgt vielleicht nicht, aber ein super Leben. Aber zunehmend, und das wirst du wahrscheinlich am Schluss sagen, Summersby ist genau die Story. Das ist genau basierend auf der Geschichte. Oh, der grinst, der Jürgen. Naja, du musst ja alles immer vorher schon diskutieren. Ja. So. Ja, Summersby basiert auf der Geschichte. Die Ähnlichkeit mit den Schwestern spricht derweil für den fragwürdigen Martin, wohingegen das Fehlen eben jener Ähnlichkeit zu seinem Sohn Sanxi den genau gegenteiligen Effekt hat. Ja, also die Schwestern sehen ihm aus wie aus dem Gesicht geschnitten, hat er doch Ähnlichkeiten. Man ist sich überhaupt uneins, was so die körperlichen Merkmale von Martin angeht. Die einen meinen sich zu erinnern, dass er größer und dunkler gewesen sei, aber wer weiß schon, was so der Krieg aus einem jungen Mann macht. Die Narben. Hautfarbe gewechselt, wie beim. Das ist doch die eine Seitenfigur bei Harry Potter. Da gibt es von dem, ich nenne ihn jetzt mal von dem Bully, dessen Handlanger, die halt immer mit ihm rumrennen, da hat ja so eine, also das ist halt so eine Nebenfigur, aber die hat die Besetzung gewechselt vom einen zum nächsten Film. Und das war halt vorher, ich überlege gerade, das war halt vorher ein weißer Junge und das ist halt dann im nächsten Film jemand mit einer schwarzen Hautfarbe. Oh. Und das ist halt so, hat er irgendjemand gepostet mit einem Bild drunter, ja, irgendwie was halt im, was so die Schulferien alles mit einem machen. Oh. So absurd. Dr. Who ist jetzt eine so, Frau. Ja, aber so stelle ich mir das auch gerade so ein bisschen vor, wenn du den Film nachdrehen würdest, so, oh, wir wissen nicht mehr so genau, ein Typ, der völlig anders aussieht. Ja, aber nach 8 Jahren kannst du dir das überhaupt noch, ich meine, wie viele Leute würdest du heute nicht mehr wiedererkennen, die du vor 8 Jahren kennengelernt hast, gerade wenn es durch so Sachen wie Krieg gehen oder irgendeine krasse körperliche Entwicklung. Ich verrate euch jetzt mal einen unumstößlichen Fakt an der Stelle. Egal, ob es ist oder nicht, es sieht ihm wahnsinnig ähnlich. So. Ja, das, so. Aber davon gehe ich aus. Ja, also das ist tatsächlich was, weil so krass verändert sich ein Mensch ja auch durch den Krieg. Also der muss ja eine gewisse deutliche Ähnlichkeit haben. Die ja, glaube ich, sogar eine im Gesicht und ich glaube eine an der Hand hat, die übereinstimmen. Es gibt irgendwie Warzen irgendwie an der Hand, die irgendwie halbwegs übereinstimmen. Also krass. Es ist jetzt nicht komplett aus der Luft gegriffen. Ja, ja, ja, ja, ja. Es ist merkwürdig, dass er nicht mehr so gut fechten und ringen kann oder keinen Spaß mehr dran findet. Ja, das ist schon seltsam. Und das mit der Schuhgröße, das ist auch irgendwie noch was, was so im Raum steht. Der Schuster schwört Stein und Bein, dass der alte Martin Schuhe in einer Größe von 12 Strichen getragen hat. Der neue aber nur 9 Striche langes Schuhwerk braucht. Wobei ich gestehen muss, tatsächlich mit dem Gewicht schwankt auch ein bisschen die Schuhgröße bei mir. Ja, aber das, aber nicht viel. Ja, nicht das sind ja also, von 12 zu 9, das ist schon relativ viel. Ja. Mhm. Und diese ganzen Zweifel führen letztendlich dazu, dass das Urteil am Ende gegen Martin ausfällt. Mhm. Also dann an der Stelle ja nicht Martin, sondern Arnaud Dutille wird zum Tode verurteilt. Arnaud hängt jetzt aber an seinem Leben. Ja. Komisch. Komisch. Also er sagt jetzt nicht, oh, es tut mir alles so leid. Ich bin der Richter. Sondern er sagt, hallo, ich bin Martin, was ist hier los? Und er geht in Toulouse am Parlament in Berufung. Er wird also jetzt in Ketten gelegt und nach Toulouse gebracht, wo er zusammen mit Kindesentführern, Heretikern und ein paar Ägyptern hinter Schloss und Riegel auf seinen Prozess wartet. Und ja, aber krass, dass es damals schon sowas wie Berufung gab. Und ja. Also das ist dann nicht so, ja, jetzt Prozess, zack, hängen, bumm. Ich musste auch eher über das lachen, wo Dominik gerade geschmunzelt hat, dass da irgendwie Ägypter, ich weiß nicht, das fand ich irgendwie skurril. Ich weiß auch nicht, warum. Manchmal bin ich auch so einfach zu erheitern. Da muss ich wieder an Ding denken hier, in die Zukunft. Die Libyen! Die Libyen. So absurd. Weil sich mit der Berufung jetzt aber dann auch plötzlich ja Anschuldigungen gegen Patron und Pierre ergeben, ja, weil die ja dann quasi damit des Meineids bezichtigt werden, werden auch die beiden jetzt erstmal in Gewahrsam genommen. Und am Schluss hängen alle. Und jetzt kommt wieder ein sehr langwieriger, aufwendiger Prozess, ja, mit andauernden Verhören und wieder kann sich Martin sehr wortgewandt und mit wahnsinnig vielen Details aus dem früheren Leben so ein bisschen ja, er kann damit punkten, sagen wir mal so. Ja, er kann sehr viele Punkte sammeln und sehr, sehr lückenlos aus seiner Vergangenheit berichten. All seine Aussagen werden wieder und wieder hinterfragt und überprüft. Vom Gericht, die Leute ziehen durch die Dörfer und schauen, ob das mit seinem Verbleib, ob das alles so war, wie er irgendwie erzählt hat. Und es wird alles überprüft. Und was auch für ein Aufwand das sein muss, gerade in der damaligen Zeit, wo es ja nicht sagt, Wahnsinn. Eben, ich schicke mal schnell einen Fax oder so. Es gibt nicht einen einzigen Widerspruch an der Stelle. Arnaud Dutille, das ist so das einzig in Frage kommende alter Ego, das man irgendwie hat, ja, gegen das man prüfen könnte. Ja. Der ist als lüsterner Säufer und Hurenbock bekannt. Und das ist auch ein was? Lüsterner Säufer und Hurenbock. Ein Hurenbock. Kennst du nicht das Wort Hurenbock gehört? Echt? Nö, was? Hurenbock. Was ist ein Hurenbock? Naja, wenn man halt jedem Rock hinterher ist. Ja. Einschließlich den zu bezahlenden. Gibt's denn sogar, kommt das denn in irgendeinem alten Gedicht vor? Sicher. Bestimmt, aber ich wusste nicht, dass es sozusagen so eine Art Strafbestand oder eine Wesensbeschreibung ist. Bockig. Finde ich schön. Ja. Nein, ist kein Strafbestand, es ist eine Beschreibung seines Wesens, ja. Also ein Lüstling. Dauerlüstling, ein Wüstling vielleicht. Ne, aber, ne, Wüstling finde ich hat wieder was Negatives, weil der überschreitet Hurenbock hat auch was Negatives. Moment. Rausgekommen ist, naja, der Wüstling, also jetzt wird es natürlich dünn, das ist natürlich eigene Interpretation von mir, aber ich würde sagen, der Wüstling, der überschreitet Grenzen. Ja, wäre ich auch dabei, aber er denkt mit seinem kleinen Mann. Ja. Das ist, okay, einigen wir uns darauf. Ja. Also, dafür ist Arnaud Dutille bekannt und das ist was, dieses Bild, das mag nicht so recht zu dem wortgewandten, liebenden und extrem beherrschten Beschuldigten passen. Mhm. Ja, als wenn man sich überlegt, mal angenommen jetzt, und ich sage nicht, dass es so ist, das aber mal so angenommen, gesteuert es ist wäre. Nicht Martin Gehr, der hier vor Gericht steht. Warum macht ihr nicht noch mehr Kram? Er hat sich über zwei Prozesse komplett im Griff. Er rastet nicht aus, als das Urteil gegen ihn fällt. Ja, er knickt nicht ein, er gibt nicht klein bei, er wiederholt seine Geschichte wieder und wieder in allen Details, ganz ruhig, ganz beherrscht. Das passt nicht zu einem, der so als Spieler vielleicht auch irgendwie bekannt ist. Ja. Die Zeugenaussagen sind ein weiteres Mal zwiegespalten. Ja. Vor allem aber die Aussagen der Schwestern für den fragwürdigen Martin fallen schwer ins Gewicht. Mhm. Jetzt stellt man auf der Stelle, also in dem zweiten Prozess ist es jetzt ja noch viel stärker so, dass auch der Onkel an der Stelle im Rampenlicht steht. Ja. Mhm. Also auch die Figur des Onkels wird an der Stelle geprüft und der, wenn man den mal so objektiv betrachtet, ist eine höchst fragwürdige Person. Er hat der hat von mir auch ganz starke eigene Interessen dran. Er hat ein Motiv, ja. Martin anzuschwärzen. Das mit den Erbschaftsstreitigkeiten ist sogar schon aktenkundig. Der Anschlag auf sein Leben, ich wollte gerade sagen, dass der da überlegt hat, den Typ umzubringen. Steht noch im Raum. er hat es ja auch tatsächlich, also einmal versucht, beauftragt und einmal aktiv versucht. Die Zeugen, die er aufbringt gegen Martin, die können allesamt von Martin in der einen oder anderen Form irgendwie entkräftet werden, also nicht komplett ausgehebelt, aber zumindest so ein bisschen abgeschwächt. Martin, ja, habe ich hier auch an der Stelle stehen, hat auch keinen anwaltlichen Beistand, sondern der macht das alles irgendwie komplett alleine. Wow. Der kann jedem Zeugen dann irgendwie sagen, warum er denn unglaubwürdig ist oder warum es irgendwie, kann immer die Anschuldigung irgendwie erklären. Nein, Monsieur, ich verteidige mich selbst. Und das würde jetzt auch schon... im Recht bin. Witzig ist, das würde jetzt auch reichen, um Pierre foltern zu lassen, damit man dem vielleicht ein Geständnis entlocken kann, ob das jetzt alles nur ein Komplott ist. Also das... passiert nicht, aber würde an der Stelle eigentlich rein rechtlich ausreichen, um den Onkel zu foltern. Bertrand bleibt bei der ganzen Sache so das unschuldige Weibchen, ja, das wir jetzt auch schon ein paar Mal so hatten, ja, wenn sich Frauen in ihre Rolle des unschuldigen Weibchens zurückziehen, wobei, weil Philipp ist ja großer Fan von ihr, ich behaupte, sie ist kein unschuldiges Weibchen, sondern sie ist eine starke Frau. Ja. Genau, nö, was heißt Fan? Ich sag mal, ich bewundere ihr. Aber sie gibt sich an der Stelle sehr gekonnt in die Rolle, die sich hinstellt und sagt, so, ich habe damit eigentlich gar nichts am Hut und das ist eigentlich so, mich jetzt auch so ein Machtspiel zwischen den Patriarchen. Ja. Ja gut, aber überleg mal, egal auf welche Seite sie sich schlägt, mit gefangen, mit gehangen, also wenn sie sich jetzt rausnimmt, hat sie eine Chance, für sich einfach egal, wie gesagt, zu überleben. Klar. Weil wenn es gegen Martin ausfällt, dann heißt es, ja, aber sie hat ihn gedeckt, ist sie vielleicht irgendwo mit dran. Wenn es für ihn ausgeht, ist sie vielleicht mit dran, weil sie sagt, es ist ja auch die andere Seite geschlagen. Die einzig sinnvolle Strategie, ist eine clevere Strategie. Ja. Also, ihre Aussagen decken sich, muss ich wahrscheinlich jetzt nicht noch einmal extra betonen, aber decken sich zu 100% mit denen von Martin. Ja, auch bei getrennten Befragungen zu intimen Details wieder aber und immer wieder. Aber das wäre auch fies. Überleg mal, ich würde dich jetzt Sachen zu deiner Ehefrau fragen, die 8 Jahre her sind. Und ja, wir würden zumindest nichts Widersprüchliches erzählen. Wir würden vielleicht nicht an alles im Detail erinnern. Aber würdest du dich an Sachen erinnern, en detail, die vor 8 Jahren passiert sind, die ihr nicht innerhalb, sagen wir, der letzten 3 Jahren irgendwann mal zusammen wiederholt habt oder drüber geredet habt? Ich möchte nichts darüber wissen. Mit Sicherheit. Ihr schaut nach links und oben und grinst. Was nach links oben? Ach so, das ist dann, nee, ich schaue nach rechts oben. Oh, stimmt. Nee, noch links oben. Das ist mein links, dein rechts. Nein, ach komm jetzt, die Richter jedenfalls gelangen mehr und mehr zu der Überzeugung, dass Martin Gehr hier unschuldig vor Gericht gezeigt wurde. Mhm. Also hin und ein her. Anders als dem ursprünglichen Gerichtsprozess kommen jetzt das übergeordnete Gericht so nach und nach eigentlich zu der Überzeugung, dass Martin Gehr hier unschuldig vor Gericht steht. Bis denn irgendwann so in der letzten Minute vor dem Urteilsspruch die Türen aufgehen, der echte Martin reinkommt, ich bin der echte Martin. Nee, er legt einen Brief vor, aber ansonsten ja. Was? Gegen Ende des Prozesses. Wow, was? Martins Freispruch steht unmittelbar bevor. Und stellt euch das jetzt bitte ein bisschen so vor wie bei Barbara Salisch nachmittags auf 2:30. Taucht wie aus dem Nichts ein Mann mit einem Holzbein im Gerichtssaal auf und behauptet, er sei Martin Gehr. Moment. Ich glaube, wir verschieben den Freispruch nochmal. Martin Nummer 2 wird sicherheitshalber erstmal verhaftet, weil ich meine, da könnte ja jeder kommen. Außer der Typ war dann Hochstapler. Fremdling, soll Martin Nummer 1 derweil gerufen haben. Du Lump, du Halunke, dieser Mann ist für bares Geld gekauft und von Pierre Gehr unterwiesen. Und dann geht die Befragung wieder von vorne los. Kurioserweise. Alter Schwede. Kurioserweise kann der Holzbein-Martin die Fragen zum Eheleben der Gers vor 1548 genauso gut beantworten. Vielleicht nicht ganz so detailliert, nicht ganz so lückenlos wie der andere Martin, aber ausreichend. Ich wollte sagen, ich glaube, der andere hat halt inzwischen auch echt gut Übung, das immer wieder schön vokal, schön ausformuliert, publikumswirksam zu präsentieren. 10-mal, 11-mal, 12-mal werden die Martins unabhängig voneinander befragt, bevor es dann zu einer erneuten Gegenüberstellung kommt. Zuerst sollen die Martins den Brüdern von Arnaud Dutille vorgeführt werden. Und wie auch geil das ist, ist so am Schluss die Prozesskosten fressen dann eh das ganze Erbe und alles auf, egal. Also jetzt holt man erstmal die Brüder, von denen man denkt, dass es der falsche Martin sein könnte. Und es ist eigentlich unrechtmäßig, ja, weil die damalige Rechtsprechung sagt, dass Brüder in einem Strafprozess eigentlich nicht gegeneinander aussagen dürfen. Ich wüsste jetzt auch gerade gern, wie Ihre Reaktion ist. Ja, kommt gleich. Die Brüder tauchen nicht vor Gericht auf. Also wir wissen nicht, was die zu der Sache sagen, sondern die haben, das sind alles auch ein wenig so Halunken. Ja? Die denken, oh, Vorlagen vom Gericht, ich mache mich mal lieber vom Acker. Ja? Dann ist der Onkel dran. Dafür verstecken die Richter den Holzbein Martin in einer Gruppe ähnlich aussehender Männer. Dann holen sie den Onkel Pierre dazu, der sofort auf den mit dem Holzbein zugeht und mit Tränen der Freude in den Augen endlich ein Happy End in greifbarer Nähe wählt. So wie diese klischeehaften Gegenüberstellungen mit dem doppelseitigen Spiegel. So ein bisschen, ja, nur Krimi. Ohne Spiegel. Ja. Und mit Freude. Und den vier Gär-Schwestern werden nun die beiden Martins gegenübergestellt und auch die... Sucht euch einen aus! Auch die gehen allesamt auf den mit dem Holzbein zu. Wie hatten sie sich nur so täuschen können? Schließlich, finally, ist Bertrand an der Reihe. Der Showdown mit dem Bossgegner quasi. Welches Spiel? Keine Ahnung. Sie betritt den Gerichtssaal und bricht sofort in Tränen aus. Sie wirft sich dem Mann mit dem Holzbein schluchzend an den Hals, bittet ihn um Vergebung. Ja. Der allerdings verzieht keine Miene. Vielleicht ist er auch ein klitzeklein wenig angefressen. Ja. Ja, kacke. So schnell wird es mit dem vermeintlichen Freispruch dann doch nichts. Und Schuldspruch, Todesstrafe. Wenigstens werden auch Bertrand und Pierre freigesprochen. Bei Bertrand gehen die Richter davon aus, dass sie wirklich getäuscht worden war. Ja. Und ich greife kurz vor, auch gegen Martin, also den Echten, wird ermittelt, weil er ja irgendwie, keine Ahnung, seine Familie im Stich gelassen hat und so weiter. Aber auch da entsteht nichts raus. Also es werden eigentlich alle freigesprochen, bis auf den falschen Martin. Okay. Der Philosoph Montaigne war als Kind bei dem Prozess dabei und schreibt später darüber. Was ich euch jetzt nicht zitieren will, weil es total verschwurbelt und verworren und philosophisch klingt. Mhm. Aber er hält fest, wie erschreckend gut der falsche Martin seine Rolle selbst noch vor Gericht gespielt hat. Ja, Hammer. Und zwar so gut, dass es eigentlich schade wäre, ihn zu hängen. Voll die gute Begründung, jemand nicht zu hängen. Die öffentliche Urteilsverkündung erfolgt am 12. September 1560. Arnaud Dutille alias Le Pansette, was so viel heißt wie das Bäuchlein. Ich wollte gerade sagen, das heißt so, okay. Was für ein schöner Spitzname. Naja, weil der Gerich auch so. Die Wambe. Das ist halt so, weil der alles mitgenommen hat, so, ne? Ja. So, deswegen hat er den Spitznamen bekommen. Ja. Der wird für schuldig erkannt des Betrugs und der falschen Annahme von Namen und Personen und des Ehebruchs. Von Zauberei und Teufelsanbetung, was wohl auch in den vergangenen Wochen im Prozess immer mal wieder hochgekommen ist, war im Urteil dann nicht mehr die Rede. Ein Meister Social Engineering, der gute Mann. Ja, das ist echt phänomenal. Das Urteil ist hart, zweifelsohne, aber man muss auch bedenken, das Gefängnis stand überhaupt nicht zur Debatte in der Zeit, denn Gefängnis ist nur was für Verbrecher, die auf ihren Prozess warten. So. Ah, und dann Hop oder Top sozusagen. Naja, man hätte noch auspeitschen, wäre noch eine mögliche Strafe gewesen, Geldstrafe, was jetzt alles wohl nicht gereicht hätte in dem Fall. Außerdem hatte der so selber wahrscheinlich auch recht wenig Vermögen. Ja, ja. Man hätte ihn vielleicht noch auf eine Galeere verbannen können, ja, aber auch das schien irgendwie alles im vorliegenden Fall unzureichend. Interessant auch, die gemeinsame Tochter von Bertrand und Arnaud wird im gleichen Atemzug als rechtmäßig erklärt. Denn ein Bastard kann nur entstehen, wenn sich beide Elternteile der entsprechenden Umstände bewusst sind. Wirklich? Also es wird als echtes Kind von dem anderen okay. Quasi das ist dann ja interessant. Anerkannt. Das fand ich auch sehr, Moment, sehr, sehr interessant. Als echtes Kind vom Original Martin. Okay. Nein, ja, also als ja. Ja, genau. Also nicht vom Fake, also sozusagen der Papa ist der echte Martin. Was ich jetzt aber, wenn ich drüber nachdenke, dem anderen Martin gegenüber schon, wegen so ein Kuckuckskind, aber es ist zumindest, ja, doch. Ja, aber ich glaube, du hast ein größeres Problem, wenn du sozusagen einen Bastard in der Familie hast, als zur damaligen Zeit, als wenn du ein dir leiblich zugeschriebenes Kind hast. Ich glaube, das kam auch selten vor. Ich meine, so hart es klingt, ist wahrscheinlich bei einer Tochter immer noch alles irgendwie undramatischer als bei einem wirklichen Erben oder einem Thronfolger oder irgendwas. Ja. Das kann ich schlecht beurteilen, ja. Noch während das Urteil verlesen wird, beteuert der Verurteilte seine Unschuld. Also er gibt immer noch nicht auf. Ja gut, ich meine, was soll er machen, ne? Also selbst als der Richter und Patron auf den echten Martin Selbst als der Richter und Bertrand dann auch auf den echten Martin einreden, dass der doch die Vergangenheit, weil der ist ja eingeschnappt so, ne? Dass der ist so eiskalt ihr gegenüber. Und sie reden dann auf ihn ein und sagen, ja, er soll doch die Vergangenheit ruhen lassen und sie sollen sich jetzt versöhnen, denn das ist ja jetzt schon alles höchst spektakulär und besondere Umstände und so weiter und so weiter. Und selbst da plappert der falsche Martin unaufhörlich mit Einsprüchen dazwischen. So. Sagt ja immer noch, ich bin der echte und hört auf mit dem Quatsch und gerät irgendwas dazwischen. Boss, ich sehe 4 Krustys. Das führt dann sogar dazu, dass Arnauds Urteil nochmal abgeändert wird, denn er hätte eigentlich 2 öffentliche Abbitten leisten. Doppeltisch. Nee. Er hätte eigentlich 2 öffentliche Abbitten leisten müssen, eine vor Gericht und eine vor der Kirche. Und dann umgebracht werden. Ja, und die vor Gericht wird dann gestrichen, weil ich glaube, man wollte einfach, dass er die Fresse hält. Die Fresse? Halt er nicht die Klappe. Kurz bevor 4 Tage später das Urteil dann vollstreckt wird, gesteht Arnaud Dutilly sein Verbrechen letztendlich doch noch. Er war irgendwann in der Vergangenheit wohl 2-mal mit Martin Gehr verwechselt worden, worauf er sich dann ausgiebig über dessen Leben informiert hat. Aha. Wo ihm sicherlich auch 2 Mitverschwörer und offensichtliche Bekannte des echten Martins geholfen haben, weil irgendwoher muss er das ja alles gewusst haben. Ja. Es scheint so, als hätten sich die beiden auch irgendwo in ihrer Zeit als Soldaten mal getroffen, aber das haut auch wiederum nicht so richtig hin, weil sie wären dann auf unterschiedlichen Seiten des Kriegs eigentlich gewesen. So, also sie könnten eigentlich auch nicht so richtig zusammengekommen sein. Wo war er jetzt eigentlich die ganze Zeit? Der Holzbein, Martin. Kommen wir gleich noch. Holzbein polieren lassen. Ja. Kann ich dir ganz kurz sagen, es war im Grunde schon, die Geschichte hat schon gestimmt soweit eigentlich. Ja. Also auch die aber er war ja immer noch weg. Ja, aber das, was der falsche Martin über seinen Verbleib erzählt hat, war im Grunde auch richtig. So, das war die richtige Geschichte von Martin Gehr. Er war halt dann nur noch länger irgendwie im Kloster oder in den letzten 2 Stationen war er halt ein bisschen länger. So, also Arnaud war dann irgendwann ausgezogen, hat sich gedacht, okay, wenn ich schon verwechselt werde mit dem, ja, dann kann ich doch mal hier, jetzt weiß ich so viel über den, jetzt kann ich doch mal hier ausziehen und seinen Platz einnehmen. Es folgt jetzt dann noch die öffentliche Entschuldigung von Arnaud bei allen Beteiligten, bevor er dann im Büßerhemd und mit einem Strick um den Hals durchs Dorf zum Galgen geführt wird, der vom Haus der Gers aufgebaut wurde. Und auch da redet er noch in einem Fort. Sorry, Leute, war ein Witz. Die Geschichte von der größten Labertasche aller Zeiten. Ja. Vielleicht noch ein kurzer Einschub zu Arnaud als Person. Der war nämlich eigentlich so das Gegenteil von Martin. Ja? Während Martin nur Schwestern hat, hat Arnaud nur Brüder. Martin mag Schwerkampf, Arnaud findet Sport insgesamt doof und ist eher so der Kopftyp. Ja? Der hat was ihr ja vielleicht jetzt auch schon so zwischen den Zeilen herausgehört habt, ein Wahnsinnsgedächtnis, ja, das ist bemerkenswert. Und er ist in der Tat so clever, dass seine Mitmenschen munkeln, er wäre vielleicht ein Zauberer. Ein Zauberer? Obwohl er ein Hurenbock ist. Naja, wenn jemand so intelligent ist, ne, dass es nicht in dein Weltbild passt, ja, oder dass es auffällig ist, hast du damals dann, was bleibt da noch? So? Ja, ich finde es so schön, ein schön gewähltes Wort dafür. Und es war auch tatsächlich so in den Verhören, ja, dass er sich an mehr Details erinnern könnte als der echte. So, dass er so einen Zylinder hatte und so weiße Handschuhe, und hat er so ein Kaninchen rausgezogen. In seiner Jugend zeichnete sich Arnaud vor allem durch Trinken, Spielen, Rumhuren aus. Sein konstanter Hunger bringt ihm den Spitznamen Bäuchlein ein, ne? Hat man ja gerade schon. In einem Buch über den Fall Martin Gehr wird er beschrieben als in allen Lastern bewandert. Das ist besonders deshalb witzig, weil er eigentlich vom örtlichen Vikaren zu einem Priester hätte ausgebildet werden sollen. Wow. Er hat dann nach einigen kleinen Gaunereien auch irgendwann seine Heimat verlassen und sein Glück auf dem Schlachtfeld gesucht. Also insofern eigentlich auch da dann die Parallele. Sein größter Trick, ob jetzt Zauberer oder nicht, war, die Leute glauben zu machen, er wäre Martin Gehr. Und wir können eigentlich davon ausgehen, dass er Bertrand dazu gebracht hat, wieder besseren Wissens und Gewissens lieber mit ihm als Hochstapler rumzumachen, als gar keinen Sex zu haben. Ich meine, es klingt jetzt dämlich, ne? Aber ihr Ehemann ist weg, so. Sie ist eigentlich von der Kirche gezwungen, irgendwie allein zu sein. Und jetzt kommt einer, der bereit ist, diese Rolle anzunehmen. Und beim besten Willen, du kannst mir nicht weismachen, dass die das nicht gemerkt hat. So. Boah, das weiß ich einfach echt nicht. Das glaube ich einfach. Ja. Und das sind halt jetzt halt einfach Annahmen, wo wir spekulieren. Nein, aber er ist halt ein cleverer Typ, er ist redegewandt. Sicherlich hat er dann auch viele Details, die er dann später bei Gericht in dem Prozess zu Protokoll gibt, auch von ihr, so könnte ich mir vorstellen. Weil, ja gut, aber das ist genau das, was ich vorhin meinte mit deinem Reden, mit deiner Ehefrau. Man wiederholt ja in der Partnerschaft auch die eigenen Erlebnisse und macht damit die eigene Reiterierung und die Wiedererzählung zu der Realität von beiden. Also das heißt, wenn du sagst, weißt du noch damals vor 5 Jahren, als wir, und wiederholst die Sache immer wieder, dann wird diese Wiederholung und das zu der Realität für beide. Also gar nicht das Real. Gar nicht das Reale existierte, sondern die Erzählung übersteht. Und aber auf dem Weg konnte er halt zu dem, was soll man sagen? Und der hatte ja krassen, wahnsinnig viel Zeit auch, wenn du überlegst. Krassen Hochstapler werden, der er halt geworden ist. Besonders clever war von ihm auch, dass er, als er ursprünglich in Artiga aufgetaucht ist, dass er nicht direkt in dem Dorf aufgetaucht ist, sondern dass er seine Fake-Rückkehr quasi vorher angekündigt hat. Weil so waren die Leute gedanklich darauf vorbereitet, ihm dieses Schauspiel auch abzukaufen. Oh, wenn er jetzt einfach da gestanden hätte und gesagt hätte, hallo, ich bin Martin. Ja, hätte gesagt, geh weiter. Ja. Ja, ja. Aber so waren die alle schon, oh, der Martin kommt zurück. So, ja. Kein Wunder, dass die Leute insgesamt von ihm dachten, er wäre ein Zauberer, weil der war schon echt ausgebuffter Typ. Arno Dutil wird am 16. September 1560 im Büßerhemd an einem Strick durch die Gassen von Artigá getrieben und schließlich vor dem Haus und unter den Augen von Martin Gehr gehängt. Oh. Anschließend wird sein Leichnam verbrannt. So, wir hatten es gerade. Die Frage nach, was hat der echte Martin in den 8 Jahren eigentlich gemacht? Ja, hundertprozentig wissen wir es auch gar nicht, aber es ist schon so, dass er mindestens einmal noch in seinem Geburtsort war. Er war im Tropical Island. Danke für das Sponsoring hier. Dass er Tropical Island. Oder könnte noch sein, auf der AIDA. Oder oh Gott, ich habe gar keine Lust, euch zu sagen, was er wirklich gemacht hat. Aber, ich will es wissen. Nee, wir hatten es ja, ja gerade schon. So, er auf war der AIDA? Er war noch ein bisschen länger im Kloster. Er war zumindest mal in seinem Geburtsort, ja, zumindest mal kurz. Dann muss er Richtung Spanien gegangen sein, wo er für einen Kardinal gearbeitet hat, für den katholischen Kardinal. Dann ist er irgendwie in der Armee gelandet, unter Pedro de Mendoza, wo er irgendwann dann auch im Krieg in Flandern war und in der Schlacht von Saint-Quentin 1557 mit einem Treffer aus einer Muskete dann sein Bein quasi verloren hat. Also verwundet worden war und dann musste sein Bein abgenommen werden. Ja. Dann war er eine Weile im Kloster, bis er sich irgendwann entschied, wieder nach Hause zu kommen. Aber interessant, dass dieses Gerücht mit dem Holzbein dann auch die Runde gemacht hat. Das stimmt, ja. Und dass das auch so der Faktor ist. Das macht das Ganze nochmal irgendwie so viel dramatischer, finde ich irgendwie. Ja, ja. Und warum er nach Hause gekommen ist, ist so ein kleines Rätsel. So, man weiß es nicht genau. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass ihn vielleicht schon Pierres Nachforschungen zu Ohren gekommen sind. Es ist auch nicht unwahrscheinlich, dass die gerichtlichen Untersuchungen vielleicht, die teilweise ja bis nach Spanien reichten, ja, um das alles nachzuvollziehen, dass die ihm irgendwie zu Ohren gekommen sind und dass er sich dann gedacht hat, ja so hier, nee, was geht da eigentlich ab, es kann ja wohl nicht sein. Ja. Aber von alleine wäre er quasi nicht wieder gekommen. Das weiß man nicht, ja. Das weiß man nicht. Also da kann man mutmaßen. Ich vermute, dass er von dem Fall gehört hat irgendwo, wo auch immer er dann zuletzt war in irgendeinem Kloster und hat sich dann aufgemacht, um zu sagen, hey, nee, also dann nehme ich meinen Platz lieber wieder selber ein. So. Ja, vielleicht hat er auch gehört, ah, Vater ist tot, jetzt kann ich wieder nach Hause. Boah. Kann auch sein. Ach so, ja klar, da stehen ja noch diese... Er ist ja wegen diesem Diebstahl an seinem Vater Raum, irgendwie. Ja. Und vielleicht hat er an der Stelle dann gespannt, okay, es wird ihm deswegen nicht irgendwie nachgetragen. Er ist trotzdem erbberechtigt, also keine Ahnung. Ja. Es dauert jetzt eine Zeit lang, bis er sich mit Bertrand wieder anfreunden kann. Ihre Entschuldigung nimmt er eine ganze Weile nicht an, denn er sagt, ja, sie hätte ihn besser kennen müssen. Ja. Wie gesagt, ich behaupte, sie hat ihn besser gekannt, aber mittelalterliches Bauernmädchen hin oder her, nach allem, was wir wissen, war Bertrand eine starke, selbstbewusste Frau, ja, die sich nicht so einfach hätte täuschen lassen. Mhm. Ja. In einem Buch, das ich über den Fall gelesen habe, ach ja, das wollte ich gerade auch noch sagen, wird das schön beschrieben. Da stand, es war keine arrangierte Ehe, so wie die in ihren Jugendjahren. Es war auch keine Vernunft-Ehe, so wie das zwischen Pierre zum Beispiel und ihrer Mutter, sondern es war eine erfundene Ehe. Ich finde, das klingt schön romantisch. Und auch nochmal vielleicht, einfach um das Ganze nochmal abzuschließen, die beiden waren auf jeden Fall auch, also sie haben zusammen besser funktioniert, ja. Sie waren vertrauter miteinander. Der zweite Martin, ja, der war irgendwie arbeitsamer, Martin. Der war aufmerksamer. Es war der verbesserte Martin, ja. Martin 2.0. Er hatte auch kein Holzbein, ja. Du möchtest nie wieder das Downgrade. Also, dass halt Eheleute auch wirklich befreundet waren, gab es in der Zeit ja ganz, ganz selten so, in so arrangierten Ehen. Und das bei den beiden kann man davon ausgehen, dass es vielleicht so war, dass sich da zwei Freunde zusammengetan haben und so getan haben, als wäre sie verheiratet. Es gibt sogar im Kirchenrecht etwas, das man als heimlichen Weg zur Ehe bezeichnen könnte. Wenn sich zwei Menschen selbst zu Mann und Frau erklären, dann ein Pfand tauschen und die Ehe vollziehen, so gilt es auch ohne Zeugen oder Priester als offiziell geschlossene, unauflösbare Ehe. Auch wenn die Kirche diesen Weg missbilligt. Ja. 15 Cent. Ihr müsst jetzt aber auch die Ehe vollziehen. Ich habe für alle, die es jetzt nicht gesehen haben, sprich alle, die also das hat jetzt zuhören, ich hab Dominik aus Quatsch gerade einfach eine ausgedruckte Flasche angeboten. Aber es gibt eine Netflix-Serie, die heißt, glaube ich, Liebe und Sex, und das ist die war früher im Irakkrieg, war die, glaube ich, ganz viel so Amandu oder was, die Reporterin, und die macht so eine, von CNN ist die. Ja, ich weiß nicht, wie man es genau ausspricht, aber die kennt ihr vom Sehen auf jeden Fall. Und auf jeden Fall hat die Europa oder weltweit sich auf die Suche gemacht, wie Menschen so Liebe und Sex empfinden in Deutschland und so weiter und so fort. Und das ist auch so, haben sie in Deutschland so afghanische Flüchtlinge und die kommen überhaupt nicht auf die, und die sagt so, ja, in Afghanistan gibt's das nach wie vor nicht, dass du auf die Idee kommst, dass so die du, romantische, ja, also diese die Romantik, Idee. Das ist einfach, keine Ahnung, auch den, der Sex wird nicht genossen, sondern du machst es halt, dass du ein Kind kriegst, so. Ja, und ja. Das ist so, die hat, als sie jetzt hier in Deutschland war, hat sie zum ersten Mal gemerkt, dass sie halt A, als Frau halt irgendwelche Ansprüche stellen darf und B, halt da auch Spaß dran haben darf und ja, halt nicht irgendwie. Und, das ist ja, damals war das ja noch viel, viel krasser. Und ich stelle mir mal, was für ein Mindfuck das für die gute Dame ist, wenn sie jetzt miterleben muss, dass ihr bevorzugter Stecher quasi jetzt dann vor dem Haus gehängt wird. Oh Gott. Und sie jetzt den alten Hummelbär, den sie halt ordentlich die Hörner aufgesetzt hat. Mit dem großen Holzbein jetzt dann für den Rest ihres Lebens haben wird. Ja. Das ist, glaube ich, auch nicht so ganz geil. Also, ja, wie gesagt, das mit der heimlichen Ehe wollte ich noch kurz zu Ende bringen. Das hat zwar mit dem Fall jetzt nicht wirklich was zu tun, aber das war durchaus gängige Praxis unter Minderjährigen, um so einer Zwangshochzeit durch die Eltern zu entgehen. Aha. Und gerade auch bei Blutsverwandten, die natürlich keine offizielle Einwilligung zur Hochzeit bekommen hätten. Ja. Spannend. Ja, ihr habt es ja schon erraten. Viel zu früh, wie ich finde. Es gibt unzählige Bücher und Theaterstücke über das Thema Stoff für die große Leinwand. Es gibt Summersby, Hollywood-Film von 1993, der auf der Geschichte basiert, auch wenn er die in den amerikanischen Bürgerkrieg versetzt. Es gibt einen Film von 1982 mit Gérard Depardieu, Die Wiederkehr des Martin Guerre. Das deutsche Kino hat eine Version aus dem Jahr 2010, die in der deutschen Nachkriegszeit angesiedelt ist. Die heißt Wiedersehen mit einem Fremden. Und von 1996 gibt es noch ein Musical, das habe ich die CD von meiner Cousine zu Weihnachten bekommen. Das habe ich im Auto auf der Herfahrt noch wirklich? Gehört. Wirklich? Der klingt aber nicht so nach einem coolen Musical. Ja. Martin, bist du es wirklich? Ja, so ungefähr. Also ich habe für Musicals ja jetzt auch nicht so wahnsinnig viel übrig, aber das fand ich natürlich dann schon witzig, so mit dieser Geschichte in der Tasche. Die Tanznummer von dem Typen in Holzbein. Genau, die Stepptanznummer. So, im Dorf kehrt anschließend Ruhe ein. Es gibt vereinzelte Gerichtsakten, die darauf hindeuten, dass der echte Martin versucht haben könnte, die Grundstücke zurückzukaufen, die der falsche Martin in seinem Namen verkauft hat. Gerichtsakten sind eh ein gutes Stichwort, denn das Leben des Martin Guerre, ich habe es ja schon gesagt, ist gut dokumentiert, weil weil die relativ häufig vor Gericht waren und weil in diesem großen Prozess nicht nur einer, sondern gleich zwei Juristen und ein Philosoph direkt im Anschluss darüber ein Buch verfasst haben. Also, die diesen Prozess besucht. Man muss ein mega juristisches Spektakel gewesen sein. Ja. Einer davon ist sogar der Richter, der in diesem Prozess das Urteil gesprochen hat, der danach ein Buch verfasst hat. Also, Wahnsinn. Wie es mit Bertrand und Martin weitergeht, wissen wir nicht so genau. Ich weiß aber, dass die Geschichte um den falschen Martin Guerre auch heute in diesem Dorf noch irgendwie erzählt wird, so manchmal. So, das ist so eine Volkssage, die halt irgendwie da immer noch erzählt wird. Das ist dann ein bisschen wie mit dem schönen Brunnen in Nürnberg, das ist dann irgendwie, dass dann irgendeiner Stelle ein Neujahr muss der Münze werfen und wenn Kopf ist, dann ist es der falsche Martin und dann ist es der richtige oder dass es irgendwie irgendeine Wurst gibt, die so heißt, irgendwie dieser falsche Martin, weil da ist 50% Kraut mit drin oder irgend sowas. Das ist so Quatsch, aber wenn sowas hier in der Ecke wäre, gäbe es so Sachen. Ja, aber das bestimmt ist, dort vor Ort. Das ist auch. Das habe ich jetzt auch dann in der Recherche so ein bisschen bemerkt. Das ist eine mega bekannte Geschichte. So. Mhm. Martin Guerre, wenn es ein Musical drüber gibt und so. Schon allein darüber haben viele Leute halt Zugang zu diesem Thema bekommen. Noch nie vorher gehört. Ich habe mich gefragt, so eine abgefahrene Story, passiert sowas öfter? Ja? Ist sowas mit so einer falschen Identität? Kann ja nicht so ungewöhnlich sein. Ja? Und jetzt kommt gleich zur Tür der echte Jürgen rein. Genau. Nee, und gerade früher war das ja auch voll oft so, dass Leute einfach behauptet haben, sie wären jemand anders. Also das heißt jetzt nicht, dass die wirklich in das Leben eines anderen geschlüpft sind, ja, sondern dass die halt einfach sich neue Identität geschaffen haben, ja, wenn sie keinen Bock mehr hatten oder für irgendwas geflohen sind. Das ist auch bei Bankräubern oder dergleichen, wenn du halt früher einfach dreist warst und behauptet hast, du bist jetzt irgendwie der und der und du brauchst jetzt das Schloss hier aufgemacht. Genau. Ja. Da stelle ich mir jetzt aber trotzdem die Frage, was meint ihr, wie einfach wäre sowas heutzutage? Ich habe erst einen Talk darüber auch gesehen, über Leute, die Sicherheitssysteme abgeklappert haben, manchmal auch mit rechtlich fragwürdigen Aktionen und ganz viele werden aber halt geschnappt, weil Leute mit den Dingen, die sie tun, prahlen und drüber reden. Und dass das so ein Riesenproblem ist, wenn du halt so dumme Dinge tust, dass du dann danach auch noch drüber prahlst. Und dass es wenige Leute gibt, die da halt einfach ordentlich die Klappe halten. Von daher glaube ich, dass sowas tatsächlich auch in so einem Umfeld, das jetzt zwar nicht so technisch ist, aber so ein, als eine falsche Person ausgeben, dass das wahnsinnig oft passiert, aber auch wahnsinnig oft auffliegt. Sonst wüsste man es ja hinterher auch gar nicht, ne? Auch das? Das war der Talk von Linus, oder? Das, genau, genau. Ich habe noch nicht ganz nachgeguckt, aber ja. Ich habe angefangen nachzugucken. Den packen also, wir in die Shownotes. Ich habe mir schon ganz, ganz arg hinterher gefragt, das kann ja, heute kann sowas nicht, gibt's, kann nicht sein. So, ja, online, Identitätsklau, ja, sowas, okay. Mm, kann und ich es mir gab vorstellen. Eine Aktion, das fällt mir noch dazu ein, zu gucken, also das ist natürlich auch rechtlich höchst fragwürdig, aber hier keine Rechtsberatung und kein Werturteil jetzt gerade, Leute zu finden in einem Land, um Leute aus Ländern einreisen zu lassen, wo man sagt, oh, man vermutet, die sind verfolgt und ähnliches, die aber kein ordentliches Asyl beantragen können und ähnliches, und denen einfach einen Pass zu geben von jemand in Europa oder eben in Deutschland, die den so ähnlich sieht, dass er einfach sagt, hier, ich schicke per Post meinen eigenen Pass der Person, dann kann die einreisen. Da gab es so eine Aktion. Okay. Aber ich weiß gar nicht, ob die echt durchgeführt worden ist oder eher so ein Kunstprojekt war, das kann ich nicht sagen. Aber wenn du nicht ausreist mit deinem Pass, kannst du dann wieder einreisen? Das ist doch auch nicht so einfach. Nicht. Weiß also, ich nicht. Also, das kann ja auch sein, keine Ahnung, also wenn du zum Beispiel in die, sagen wir mal, in die Türkei fliegst, dann reicht der Personalausweis auch aus. Und da wird hier nicht reingestempelt und ähnliches. Ja, ja, ich überlege. Die müssen gerade so weit gekommen sein, dass es halt in einem Land ist, wo du nicht zwangsweise für die Ausreise schon deinen Pass hättest vorzeigen müssen. Ich überlege gerade. Naja, ich glaube auch vor allem, wenn du halt, wenn du, also blöd gesagt, wenn du irgendwo in einem Land stehst, wo es halt gerade ein bisschen schwierig wird und du winkst aber einen deutschen Pass, hast du halt enorm gute Chancen, dass die sagen, ja, na klar, dürfen sie. Der deutsche Pass ist ja mit der begehrteste, wenn nicht gerade der begehrteste gerade weltweit, weil so viele Länder mit Deutschland halt Abkommen haben oder halt irgendwie Deutschland so vertrauenswürdig ansehen, wie auch immer, dass du da halt vergleichsweise laxe Kontrollen hast. Deutsche Wertarbeit. Ich habe mich gefragt, kann sowas heutzutage passieren? Nee, glaube ich nicht. Und um die Frage zu klären, möchte ich ganz kurz mit euch noch auf den Fall von Frédéric Bourdin eingehen. Wieder Frankreich? Bourdin? Nicht verschwand, nicht verwandt, nicht verschwägert. Ist dein Arbeitskollege, ja? Zufällig auch Franzose. Seine Mutter ist bei seiner Geburt am 13. Juni 1974 erst 18 Jahre alt. Sein Vater ist ein Gastarbeiter aus Algerien, den sie in einer Margarinefabrik am Fließband kennen. In der Margarinefabrik am Fließband. Wie glamourös. Das klingt lustig. Ich weiß nicht, ich warum. Ich finde Margarine eh lustig, weil mein Sohn immer Margarine und Mandarine verwechselt. Mm. Aber bin nur ich. Noch vor Frédérics Geburt ist die Mama wieder Single und mit der Situation insgesamt überhaupt überfordert. Ja? Sie verliert also recht schnell das Sorgerecht und Frédéric wächst bei den Großeltern in einem Dorf in der Nähe von Nantes auf. Als Halbaraber ist er ein Außenseiter. Und weil sein Großvater auch noch ein waschechter Rassist ist, hat er auch in der Familie Riesenschwierigkeiten. Wow. Der nennt Frédéric nur Abschaum und eine Schande für die Familie und ein anderer Onkel schlägt ihn immer wieder und so weiter. Mit 12 kommt er deshalb in ein Kinderheim, von wo er mit 16 zum ersten Mal abhaut und da seine Karriere als Identitätenerfinder und Jugendheimtourist beginnt. Jetzt mal ganz bös gesagt, wie mehr kannst du jemandes Leben schon von Anfang an, schon als Kind eigentlich so verbauen, dass du fast zwangsläufig auf die schiefe Bahn gerätst? Ja, das, irgendwie schlimmer geht's immer. Ich meine, das ist schon ganz schön schlimm, aber stell dir dazu noch irgendwie, keine Ahnung, sexuellen Missbrauch vor. So, und dann bam. Ist ja, schlimmer. Aber das ist so, was kriegt das taubstumme Mädchen zu Weihnachten? Krebs. So. Ja, ja. Geht immer irgendwie schlimmer. Aber es ist Wahnsinn. Es ist, Wahnsinn, soll jetzt nicht abwertend klingen, es ist wahnsinnig schlimm, was dem widerfahren ist. Und das rechtfertigt vieles von dem, was er in seinem Leben jetzt noch tun wird. Oder was heißt rechtfertigt? Na, rechtfertigt mal, nicht, aber es stellt es in einen Zusammenhang. Es ist ein nachvollziehbarer Ausgangspunkt für all das, was er jetzt in seinem Leben noch tun wird. Sagen wir es mal so. Ja. Dann erzähl doch mal, was dem alles so passiert ist. Also, ich habe ja gerade schon gesagt, ihm steht eine große Karriere als Identitätenerfinder und Jugendheimtourist bevor. Fast wöchentlich denkt sich Frédéric ein neues alter Ego aus mit einer immer neuen Misshandlungsgeschichte. Ach du Liebe. Nur um wieder ins nächste Jugendheim. Und von dort aus dann hoffentlich endlich irgendwann mal in eine liebende Pflegefamilie zu kommen. So, das ist so das ultimative Ziel. Ja, das ist so, da will er hin. Und er scheitert aber auf dem Weg immer mal wieder, weil, keine Ahnung, seine Lügengeschichte irgendwie auffliegt, weil ihm das Heim nicht gefällt, keine Ahnung. Und deswegen zieht er immer weiter. Und Es ist wirklich fast so, dass er zeitweise im Wochenrhythmus sich dann neue Identitäten zurechtlegt. Das sind frei erfunden, ja. Innerhalb von knapp 10 Jahren. Bis irgendwann eine stimmt. Ungefähr. Innerhalb von knapp 10 Jahren soll er so 300 Identitäten angenommen haben. Oh Gott. Er war als Benjamin Ken, als Arnaud Orion, als Giovanni Petrullo, als Michelangelo Martini, als Zladan Raskovic oder als Jimmy Sale unterwegs. In Belgien, in Frankreich und in Kaiserslautern. Kaiserslautern? Und wenn er die Sprache in einem Land, wo er gerade ist, nicht beherrscht, stellt er sich einfach taubstumm. So. Moment, mal eine Frage. Wie alt ist er? Es fängt so an mit 16. Okay, aber er ist jetzt inzwischen auch volljährig und aus dem Heim draußen. Interessanter Punkt, kommen wir gleich nochmal drauf. Oder es ist halt so ein Jugendarbeitswohn. Es ist ja jetzt mal so, ja, na, aber er ist ja, wenn er sich seine Identität frei erfindet, muss er ja auch sein Alter nicht richtig angeben. Gelegentlich gibt er sich auch als Engländer oder Australier aus, was dann aber recht schnell auffliegt, sobald er an jemanden gerät, den Mund aufmacht, der halbwegs passabel Englisch spricht. So. Er kann Kriminalpolizei in mehreren Sprachen akzentfrei aussprechen. So oft wird er aufgegriffen, verhört und wieder auf die Straße gesetzt. Keiner will sich mit ihm rumschlagen. Und je älter er wird, das ist jetzt genau das, was du gerade schon bemerkt hast, je älter er wird, desto öfter lügt er auch, was sein Alter anbelangt. Ja. Mit Anfang 20 ist es halt auch schwer, in ein Jugendheim zu kommen sonst, ja. Eines Tages geht auf einer Polizeidienststelle irgendwo in Spanien ein Anruf ein. Ein entlaufenes und total verängstigtes 14- oder 15-jähriges Kind sei in einer Telefonzelle von einem jungen Ehepaar aufgefunden worden. Das Ehepaar macht sich Sorgen. Bevor die Jungs, sieht er denn aus? Bevor die Polizei aber dort eintrifft, ist das Ehepaar verschwunden. Nur ein verstörtes Kind sitzt am Boden der Telefonzelle mit einem Schal ganz weit nach oben ins Gesicht und einer Kappe auch tief nach unten gezogen. Klar, Frederik macht solche Anrufe einfach selbst, ja, logisch. Er landet also erstmal wieder in der Obhut der Behörden. Mittlerweile ist er 23 Jahre alt. Dieses Mal machen es ihm die Polizisten nicht so leicht. Er soll jetzt endlich mal verdammt nochmal Angaben zu seiner Person machen, sonst nehmen sie ihm Fingerabdrücke und stecken ihn in eine Zelle. Frederiks Hirn rattert. Er erfindet spontan eine neue Identität. Gérard Depardieu. Angeblich komme er aus Amerika. Nee, seinen Namen sagt er erstmal nicht. Angeblich komme er aus Amerika und sei nach Europa verschleppt worden. Und er sei jetzt, er sei jetzt aber bereit, wieder mit seiner Familie Kontakt aufzunehmen. Mit dieser absurden Geschichte schafft Frederik es irgendwie, dass die Beamten ihn in einen Raum mit einem Telefon stecken und ihn dort telefonieren lassen, unkontrolliert. Oh. Und er telefoniert sich jetzt durch verschiedenste Behörden in den USA. Letztendlich landet er beim Zentrum für vermisste Kinder, wo er sich als spanischer Heimleiter ausgibt und sagt, er hat hier irgendwie einen Jungen aufgegriffen, der behauptet, er käme aus Amerika und den dann sein Aussehen beschreibt. Nein! Er erzählt, er erzählt, dass er 14- oder 15-jährigen Jungen sitzen hat, der etwa Frederiks Statur hat, etwa Frederiks Aussehen und der, oh Wunder, genau wie Frederik, eine kleine Lücke zwischen den Vorderzähnen hat. Bingo. In Übersee ist ein solcher Junge in der Kartei. Er heißt Nicholas Parkley und ist vor 3 Jahren in San Antonio spurlos verschwunden. Nein. Jetzt steht in diesem Raum nicht nur, alter Schwede, nicht nur ein Telefon, sondern auch ein Telefax. Frederik lässt sich jetzt also einen Steckbrief zufaxen und beschließt, die Identität Nicholas anzunehmen. Wow, und vor allem niemand, während der stundenlang aufs Fax wartet, kontrolliert ihn niemand, was geht denn? Ein langfristiges Ziel verfolgt er an der Stelle damit, glaube ich, nicht, sondern er will jetzt halt erstmal unmittelbar die Situation lösen, glaube ich zumindest. Aber dieses Mal kommt irgendwie alles anders. Ja? Die Nachricht, dass Nicholas wieder aufgetaucht ist, gelangt auf schnellstem Weg zu dessen Familie, aber auch zum FBI und der US-Botschaft in Madrid. Und zackidi zack, für einige Tage später kündigt sich schon Nicholas Schwester aus San Antonio an, die ihren verlorenen Bruder aus Europa nach Hause holen will. Also die springt quasi sofort ins Flugzeug und fliegt nach Spanien. Man mag gut, aber würdest du ja auch machen, oder? Also. Ja, klar, aus ihrer Sicht total nachvollziehbar. Und klar. Man mag jetzt denken, hä, wie soll das denn gehen? So, die wird doch sofort merken, was da abgeht. Und das ist auch ein Gedanke, der Frederik hat. Er wird ein bisschen nervös, er überlegt wegzulaufen. Ja, und vor allem so mit der Sprache wird es ja auch wieder interessant. Er entschließt sich dann aber zu seinem bislang größten Coup. Wenn das gelingt, landet er, so in seiner Logik, endlich in der liebenden Familie, nach der er immer gesucht hat. Und ich meine, wenn nicht, dann zieht er weiter. Es ist jetzt ein guter Zeitpunkt, Es ist jetzt ein guter Zeitpunkt, sich vielleicht die Haare zu färben, denn er hat dunkle Haare und Nicolas blond. und sich so sich so ein, zwei Tattoos stechen zu lassen, die wohl Nikolas auch hatte, was echt krass ist, weil der irgendwie 14 war oder so. Aber hier so an der Hand hatte der irgendwie so ein Kreuz, glaube ich, und also recht einfache Tattoos. Und er legt sich dann auch eine Geschichte zurecht, warum er denn plötzlich eine andere Augenfarbe hat. Denn auch die Augen noch Augenfarbe. Aber was ist denn das für eine Geschichte, bitte? Ja, von den ganzen blöden Klischees, von denen ich erzählt habe. Ey. Das erzähle ich dir gern, Dominik, denn das ist kein Problem für das Chamäleon, wie Frederik später genannt wird. No. Er erzählt allen, er sei damals von einem Kinderschänderring verschleppt worden. Ein Kinderschänderring, in den selbst hochrangige Militärs aus Amerika verwickelt gewesen waren. Und über die Jahre hinweg. Gab es den wirklich? Nein. Okay. Nee, hätte es sein können, dass er das so Trittbrettfahrer von einem. Nein, da hat er alles frei erfunden. Okay. Über die Jahre hinweg sollen er und zig andere Kinder missbraucht und geschlagen worden sein, mit brennenden Kippen misshandelt, mit Experimenten auch misshandelt. Und im Rahmen dieser Experimente soll er Spritzen in die Augen bekommen haben, die auch seine Augenfarbe verändert haben. Okay. Und er hat sogar eine Idee, wie er seinen französischen Accent plausibel erklären kann. Die Kinder wurden angeblich immer sofort verprügelt, sobald sie Englisch gesprochen haben. Nur Französisch war erlaubt. Und so erklärt er, dass er jetzt dann nach Jahren dieser Misshandlung nicht mehr akzentfrei Englisch spricht. Aber das ist halt der typische Fall, wenn du das glauben willst, glaubst du das halt. Ja, ja, ja. Aber ich ja gut, aber überleg mal auch, du hast im Endeffekt deinen Bruder ein Kind verloren. Ja. Wie bereit, also du bist keinen einfach Vorwurf. Mega bereit, Sachen nicht zu sehen, weil du halt dein Kind zu sehr die Schwester kommt jetzt also. Frederik steht vor ihr, auch wieder Schal eingemummt, Baseballcap tief ins Gesicht. Und sie lässt sich nichts anmerken. Mit Tränen in den Augen schließt sie ihren vermeintlichen Bruder in die Arme. Das ist die Stelle, wo jetzt der falsche Nick nochmal ins Grübeln kommt. Ich wollte gerade sagen, jetzt kommt der bizarre Moment, wo sie dann ihm zuflüstert, ich bin der Hochstapler, lass mich hier. Und er so, shit. Ich bin nicht deine Schwester. Ja, ja. Ich muss raus aus den USA. Nein. Also er kommt jetzt an der Stelle aber nochmal ins Grübeln so, soll ich das wirklich durchziehen? So, jetzt ist es wirklich so, jetzt geht ihm so ein bisschen der Arsch auf Grundeis. Mhm. Er überlegt einfach abzuhauen, aber dann ringt er sich doch durch und bleibt bei seiner Story und fliegt zusammen mit seiner Schwester, also Anführungszeichen seiner Schwester, Anführungszeichen nach Hause. Ihr habt es gerade schon gesagt, das ist auch meine Theorie. Nikolas Familie war so besessen von dem Gedanken, dass sie ihren verlorenen Sohn wieder in die Arme schließen können, dass sie bewusst oder unbewusst über all die Dinge hinwegblicken, die nicht ins Bild passen. Naja. Die Haare, die Augen, der Akzent, der vorgetäuschte partielle Gedächtnisverlust, der irgendwie ja ganz super ins Ding passt. Ja. Ja, vor allem das mit den Haaren ist ja auch krass irgendwie. Der muss hier nachfärben. Ja, der kann sich auch nichts blamieren. Also, wir hatten es ja gerade beim Fall Martin Gehr, ja. Der konnte sich ja an alles von früher erinnern, weil er das irgendwie recherchiert hat. Der weiß ja überhaupt nichts. So, der kennt sich in San Antonio nicht aus. Die Sprache. Nix. Ja, Englisch kann er inzwischen, aber halt nicht akzentfrei. Ja. Irgendwie schafft es das Chamäleon, die Familie trotzdem zu überzeugen und als Nicholas Barclay für mehrere Monate in San Antonio in die Schule zu gehen. Also der ist auch 23, ja, und geht jetzt da in die Schule. Und wie alt ist der? Oder? Ich glaube, Nicholas war 13 oder 14, als er verschwunden ist und dann nach 3 Jahren quasi ist er wieder aufgetaucht, also 16, 17. Das heißt, der hat sich einfach mal, 6, 7 Jahre jünger gemacht. Es gibt Zweifel. Was geht denn? Es gibt Zweifel, auch bei den Behörden. Klar, ein Junge, der für 3 Jahre verschwunden ist, taucht in der Regel nicht einfach so wieder auf. Also ist äußerst unwahrscheinlich. Und auch noch in Spanien, einfach so? Es scheint sich aber trotzdem irgendwie das alles einzupegeln, ja, so ein bisschen der Alltag. Ja, irgendwie funktioniert es trotzdem. Ja? Die Familie ist vielleicht nicht ganz so intakt und liebend, wie Frederik sich das gewünscht hätte. Also die sind auch so ein bisschen kaputt. Aber hey, wer will in dem Fall schon meckern? Ja? Um wirklich auch die allerletzten Zweifel zu zerstreuen, fasst Frederik einen kühnen Plan. Er will ins Fernsehen. Wenn er öffentlich über seine Erfahrungen als entführtes, misshandeltes Kind spricht, dann sollte er doch alle Zweifel zerstreuen können, oder? Das ist jetzt so quasi Ich finde den Plan gar nicht so doof. Ja, ja, das ist so der Gegenangriff. So voll in die Offensive. Genau. Auf 180. Im Englischen gibt es diesen. Und in dem Moment kommt dann der Echte wieder? Nee. Im Englischen gibt es diesen schönen Ausdruck Hiding in plain sight. Es gibt keine deutsche Entsprechung dafür, aber das ist so das Verstecken unter den Augen von allen, der Öffentlichkeit. So. Und das ist das, was er macht halt. Ja. Es läuft auch eigentlich ganz gut. Ja. Es ist jetzt nur ein dummer Zufall, dass in dem Studio ein Privatdetektiv bei der Aufnahme dabei ist. Und der guckt so ein bisschen bei der Aufnahme zu. Und der hat aber an dem Schreibtisch, wo er sitzt, ein Foto von dem seinerzeit vermissten Nicholas hängen. Und er schaut dann immer wieder so zwischen dem Nikolas und dem Nikolas und dem Nikolas und dem Nikolas und dem Nikolas und dem Nikolas hin und her. Und dann stellt er fest, hey, kann nicht sein. Das mit den Ohren ist irgendwie komisch. Ohren, wie ihr vielleicht wisst, sind als Identifizierungsmerkmal ungefähr so eindeutig wie Fingerabdrücke, also die Ohrform. Und es kommt, wie es kommen muss. Der Detektiv stellt Nachforschungen an, informiert das Zentrum für vermisste Kinder und Jugendliche sowie das FBI. Und nach einem DNA-Test wandert Nicholas Frederick schlussendlich hinter amerikanische Gitter. Moment, woher haben die DNA-Spuren? Nee, naja, gut, ja, die Eltern abgleichen. Ja, stimmt, ja, natürlich, du hast völlig recht. Genau. Klar, mit den Eltern. Und weil ich gerade erst gedacht habe, woher haben die denn jetzt DNA-Spuren von dem vermissten Kind? Aber einerseits hast du vielleicht noch irgendwelche DNA-Sachen an alten Sachen von ihm und andererseits, klar, von den Eltern. Wären beides Möglichkeiten, ja. Er kriegt jedenfalls 6 Jahre und das ist spannenderweise doppelt so viel, wie die Anklage gefordert hat. Ja. Das ist auch geil. Im Gefängnis formuliert Frederick jetzt seine Theorie, dass die Barclays ihren Sohn selbst auf dem Gewissen haben. Das ist die einzig mögliche Erklärung, die er hat, warum sie ihn so lange nicht haben auffliegen lassen. Boah, das ist aber schon gemein. Stellt euch das mal vor. Das ist echt aber gemein. Ja, das ist voll fies und es ist wirklich mega fies. Aber jetzt mal ganz kurz so, wenn man sich die Situation vorstellt. Ja. Die haben ihren Sohn auf dem Gewissen. Haben da irgendwie einen Brunnen geschmissen auf dem Grundstück, und, da finden da keine. Und stecken alle mit drin. Ja. Und jetzt taucht einer auf. Der sagt, ich bin euer Sohn. Und was machst du? So, nee, weil unser Sohn liegt am Brunnen. Ja. Also ist jetzt nicht so, dass das komplett absurd ist. Ja? Nee, finde ich sogar eigentlich eine relativ, und das sind wir wieder bei Agnes Fraser, eine einfach relativ ultra hart, weil ich meine, ihr Kind ist ja einfach gestorben und der behauptet irgendwas. Interessanterweise springt dieser Privatdetektiv, der ihn hinter Gitter gebracht hat, jetzt genau auf diese Theorie an und stellt weitere Nachforschungen an. Er buddelt sogar in Gärten und in früheren Wohnhäusern irgendwie der Barclays rum und leiert eine komplette polizeiliche Untersuchung an. Mhm. Also der tritt jetzt nochmal den ganzen Apparat los. Ja. Die Untersuchung wurde irgendwann eingestellt. Ich glaube, der Detektiv, der gräbt heute noch irgendwelche Gärten um. Also der hat sich so ein bisschen jetzt verbissen in diesem Thema. Das ist jetzt aber nicht das Ende der Geschichte des Chamäleons. Im Jahr 2003 zieht er sich zurück nach Frankreich, wo er versucht, in die Rolle des seit 1996 vermissten 14-jährigen Leo Belly zu schlüpfen. Wie alt ist der jetzt? Warte mal, 74 ist er geboren, 30. Ey. Wieder kann ihn ein DNA-Test überführen. Er ist jetzt A, schon so alt und B, in Frankreich auch schon so bekannt, dass es immer schwerer wird, sich als entlaufener Jugendlicher auszugeben. Und er versucht es aber trotzdem nochmal. Ja, vor allem inzwischen sind ja auch einfach DNA-Proben von ihm da. Also das ist halt echt das Dümmste auf der Welt. Und Fingerabdrücke und alles. Das ist halt wahrscheinlich das Erste, was inzwischen alle französischen Behörden machen. Oh, wir haben ein entlaufenes Kind gefunden. Mach erstmal einen Fingerabdruck-Check gegen diesen einen Typ. Und er versucht es trotzdem nochmal. Als Ruben Sanchez Espinosa in Spanien, angeblich soll seine Mutter bei einem Bombenattentat am 11. März 2004 in Madrid ums Leben gekommen sein. Die Polizei durchschaut sein falsches Spiel, exportiert ihn zurück nach Frankreich. Und naja gut, einer geht noch. Er gibt sich auch 2005 nochmal für einen Monat als 15-jähriger spanischer Waisenjunge aus. Vor allem, wie oft hat denn das funktioniert? Wir kriegen ja nur die Stories mit, wo es nicht geklappt hat. Ja, immer nur kurz halt. So, es hat schon immer kurz funktioniert. Manchmal hat er es auch selber beendet, weil er keinen Bock mehr hatte. So. Ja. Also er ist jetzt 31 Jahre alt. Wird tatsächlich in einem Jugendheim aufgenommen und dann sieht aber ein Direktor von dem Jugendheim zufällig einen Bericht über Frederick im Fernsehen, was ihn dann enttat. Also diese große Medienpräsenz ist jetzt echt ein Problem und die zerstört jetzt nicht nur irgendwie seine Arbeitsgrundlage, sondern macht auch seine zukünftige Frau Isabel auf ihn aufmerksam. Die hat auch so einen Hintergrund mit familiärer Gewalt und so und irgendwie sind die so auf derselben Wellenlänge. Die Hochzeit stelle ich mir auch relativ lustig vor. Die hatten 7 Gäste. Einige davon waren ehemalige Knastbrüder und der Standesbeamte hat die Braut vor der Trauung nochmal kurz zur Seite genommen und gefragt, ob sie denn die Kriminalakte ihres Zukünftigen gelesen hat. Ja, und er meine, es war so romantisch. Ja, ihre Antwort, ich liebe ihn nicht trotz seiner Vorgeschichte, sondern genau deswegen. Oh. What? Vor allem, weißt du, was bestimmt großartig ist an dem Fest? Die Brautentführung. Tada. Frederiks Mutter glaubt, dass das mit der Hochzeit von ihm einfach erfunden ist und kommt einfach nicht. Auch geil. Aber mal blöd gesagt, mit der Hintergrundgeschichte, nachvollziehbar. Aber wie viel Kontakt hat er denn zu seiner Mom? Weil die ist ja unterdessen auch ziemlich alt. Ja, die und ich gehe davon aus, dass die Großeltern schon gestorben sind. Dann hätte die ja vielleicht zusammenfinden können und bevor aber sie niemanden haben. Die haben auch kein sehr gutes Verhältnis. So, okay. Ja, die haben ja. Kein gutes Verhältnis. Aber immerhin hätte er sich auf die Hochzeit eingeladen. Ja. Aber das ist ja eigentlich auch genau das Problem, wo ganz viele Leute sagen, wenn du so Resozialisierungsmaßnahmen aktiv betreiben willst, wenn du im Knast warst oder auch drogenabhängig, ganz stark dein soziales Umfeld zu ändern, sobald du aus dem Knast draußen bist, sozusagen. Weil wenn du halt weiter mit den Leuten, mit denen du im Knast was befreundet warst und mit den Leuten, die dich zu Dingen getrieben haben, die dich dann im Knast haben enden lassen oder eben in der Sucht, wenn du da halt wieder zurückgehst, ist die Chance, dass du dann rückfällig wirst oder eben, also sowohl mit Drogen als auch mit Kriminalität, wahnsinnig hoch, weil halt dein Umfeld dich dazu anstachelt. Da unbedingt sozusagen aus diesem Umfeld raus wegziehen, Umfeld ändern. Das ist halt die genau Identität das, was du da... Die Identität von einem 14-jährigen entlaufenden Kana annehmen vielleicht? Nee, aber Stichwort die Leute, die da zu Gast waren. Das ist halt genau die Problematik, die dann damit halt einhergeht. Ja, da ist sicherlich was dran. Heute leben Frederik und Isabel mit 4 oder vielleicht auch schon 5 Kindern an einem unbekannten Ort in der Nähe von Pau in Frankreich. Oh. Das ist jetzt ein wenig so ein Ausnahmefall, dieser Frederik, weil normalerweise lege ich ja Wert darauf, dass die Leute schon gestorben sind, über die ich spreche hier. Weil ich habe einfach kein so gutes Gefühl, über Leute zu sprechen, ohne deren Wissen, wenn die noch leben. Ja. Ich habe auch versucht, Frederik per Facebook Messenger zu kontaktieren. Nein, wirklich? Er hat leider nicht funktioniert. Er hat leider nicht geantwortet. Aber was hättest du ihn denn fragen wollen? Ich hätte ihm erzählen wollen, was ich hier tue, und ich hätte ihm am liebsten ein paar O-Töne noch aus den Rippen geleiert. Das wäre der Hammer. Ich empfehle euch, schaut euch einfach mal Blender The Imposter an. Das ist ein Film, der mehrere Preise auf diversen Filmfestspielen gewonnen hat und die auch meiner Meinung nach zu Recht. Das ist eine toll gemachte Doku, in dem Frederik selbst seine Geschichte erzählt, mit Archivaufnahmen auch vom echten Nikolas und so. Also es ist richtig schön gemacht. Mhm. Wo auch viele eurer Fragen so, wie hat er das gemacht und mit Rasieren und keine Ahnung, sowas wird da alles mal irgendwie ein bisschen thematisiert. Und vor allem halt seine Sichtweise auf die Dinge ist schon auch echt, aber das echt ist krass. Also bei allen Geschichten mit diesem Identitätsannahme, was für ein absolut irrer Aufwand im Aufrechterhalten dieser Maskerade, sowohl körperlich, sprich, ich habe blonde Haare, ich muss mich die ganze Zeit nachfleichen, nachfärben, wie auch immer. Irgendwie vielleicht mich die ganze Zeit wie ein Blöder rasieren, weil ich halt mit 30 ein bisschen mehr Bartwuchs habe als ein 14-Jähriger. Also so allein diese körperlichen und aber auch die psychischen Sachen, wenn ich nachts um 3 einen weckt und sagt, keine Ahnung, Henri, was ist los, dass du halt darauf reagierst, dass du jetzt Henri bist und da drin reagierst. Also beides, und das ist ja auch ein enormer Leistungsdruck, den du auf das Leben, das du dann annimmst in dem Moment, ja noch oben drauf legst. Und dass das Leute so lange auch durchhalten, das finde ich einfach Wahnsinn. Also es ist eh mega spektakulär. Es gibt so viele echt spannende Artikel über diesen Frederik Bourdin, weil da auch irgendwie wahnsinnig viele Redakteure, ich glaube auch Weiß und alle möglichen ja irgendwie schon sich auch mit dem getroffen haben dann teilweise. Und so, der lebt ja noch so, mit dem kannst du ja wirklich auch ich empfehle euch auch seinen YouTube-Kanal. Schaut ihn bei Facebook an. Seinen YouTube-Kanal, weil irgendwie hat er ein Fable dafür, Michael Jackson-Videos nachzutanzen. Also es ist komplett absurd, aber guckt euch mal. Hallo, ich bin Michael Jackson. Moment. Guckt euch mal den auf YouTube an, das ist echt verstörend. Ja, ich bin tatsächlich am Ende meiner Ausführung, das kam plötzlich. Wie er heute noch sein Geld verdient. So, er hat immer mal wieder einen Gelegenheitsjob und er hat wohl auch eine ganze Weile, das Margarine. Fand ich auch noch, er hat eine ganze Weile am Telefon, telefonmarketingmäßig Leuten Heizungsanlagen angedreht. Heizungsanlagen? Da kann ich mir auch echt gut vorstellen, dass er gut Zeug verkauft am Telefon. Nee, also ich glaube, dass genau wenn du solche Typen hast, die dann mit Leuten einfach gut können, gut reden können, gut lesen können, dass sie tendenziell auch so Marketing und so im direkten menschlichen Kontakt fit sind. Ja. So, ich weiß nicht, ob ich noch einen Ausblick auf die nächste Folge geben will. Kann sein, dass die vielleicht eine Woche oder zwei später kommt, als ihr es gewohnt seid. Weil der Umfang... Nee, das ist was medizinisch Persönliches. Ich möchte eine andere Identität annehmen. Nee, wir sind ja hier unter Freunden, ich kann es dir sagen. Ich werde jetzt wahrscheinlich mal für ein paar Wochen in der Schmerzklinik irgendwie therapiert werden. Das ist zwar nur so Teilzeit, aber kann sein, dass da jetzt nicht so wahnsinnig viel Zeit bleibt. Aber da wird vielleicht noch ein neues Podcast-Projekt daraus entstehen, auf das ich mich schon sehr, sehr freue. Vielleicht ist das aber mal was für eine der zukünftigen Folgen. Danke, Jürgen. Was für ein schönes Abschlusswort. Ja. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Schreibt uns, gibt uns eine Nachricht auf Twitter. gerade wenn Jürgen jetzt vielleicht mal den einen oder anderen Tag länger unterwegs ist, freut es sich vielleicht dann in Abwesenheit umso mehr über eure Sachen. Macht's gut, startet das Jahr schön. Tschüss. Mir war danach. Gönn dir. Und das war Ach, das Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.